Mein Name ist Clemens Rettenbacher, ich fülle hier den heutigen Abend die Rolle des Moderators aus. Das heißt, ich darf die hier anwesenden Personen kurz vorstellen und dann nachher auch die Moderation, die Diskussion mit Ihnen moderieren. Ganz kurz ein paar Hinweise vielleicht zum Anfang. Also das Thema dürfte Ihnen allen bekannt sein, warum wir glauben und es nicht wissen. Das heißt, es geht um eine gewisse Auseinandersetzung mit Religion, religiösen Motiven oder Themen vor dem Hintergrund der jeweiligen Expertisen auch. Die Dauer ist wahrscheinlich jetzt angesetzt für ca. bis 21 Uhr. Das heißt, wir werden jetzt drei Vorträge haben und dann danach noch genügend Raum auch für Diskussion haben, was sehr wichtig ist. Also und eine wichtige Sache wäre auch noch auf den Büchertisch dort hinten hinzuweisen. Er ist eh kaum zu übersehen, aber es sei trotzdem nochmal darauf hingewiesen, dass Sie die jüngsten Publikationen der heutigen Vortragenden dort auch erwerben können. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, es ist auch digital möglich. Also falls Sie kein Bargeld mit haben, können Sie auch Ihre Bankomat oder Kreditkarte zücken. Also so. Und ich glaube, das ist der einleitenden Worte, was das Strukturelle betrifft, genug. Dann würde ich zu den Personen übergehen. Zu meiner Linken sitzt Sama Mani. Sama Mani ist Psychoanalytiker und Schriftsteller und hat unlängst ein Buch herausgegeben, mit dem Titel Respektverweigerung, wobei es nochmal eine ganz klare Auseinandersetzung halt mit momentan vorherrschenden Ideen von Kultur, von Toleranz, aber auch von Religion geht. Zu meiner Rechten sitzt Thomas Edlinger. Thomas Edlinger ist ein Autor, Radiomacher, wir sind vielleicht bekannt, ein Journalist und wird 2017 Leiter des Donau-Festivals auch sein. Und ganz rechts außen sitzt der Herr, natürlich nicht politisch, also schlechte Witze kann passieren, das tut mir leid, Helmut Dahmer. Und Helmut Dahmer ist eben ein in Wien lebender, ursprünglich in Deutschland studiert, habender Soziologe, und wir werden uns auch an das Thema sprechen. So, ich glaube, das ist von meiner Seite soweit genug und wir gehen in Medias Res. Ich glaube, und am Anfang wird Sama Mani. Warum wir glauben und es nicht wissen. Nach einem Vortrag von mir hier über den Islam entwickelte sich im Foyer des Veranstaltungssaals der folgende Dialog. Ein junger Journalist sprach mich an und meinte sinngemäß, was immer wir über den Islam denken mögen, wir sollten ihn auf jeden Fall respektieren. Dies sagte er mit solcher Bestimmtheit, dass ich im Begriff war, ihm ohne weiteres zuzustimmen. Ich zögerte aber und fragte, einem Einfall folgend: Sie respektieren also den Islam? Ja, sagte er. Was genau, fragte ich, respektieren Sie an ihm? Da der Journalist offenbar Mühe hatte zu antworten, setzte ich nach. Der Islam ist doch ein Glaube, Glaubenslehre und Glaubenspraxis. An welche konkreten Inhalte dieser Glaubenslehre respektive Praxis denken Sie, wenn Sie sagen, ich respektiere den Islam? Mein Gegenüber schwieg und ich begann mehrere, vorsichtig formuliert problematische Aspekte der islamischen Glaubenspraxis aufzuzählen. Respektieren Sie es etwa, dass in einigen islamisch geprägten Ländern, nicht in allen, Apostaten, also Abtrünnigen und Homosexuellen die Todesstrafe droht, Ehebrecherinnen sogar die Steinigung, dass etwa im Iran offiziellen Angaben der Behörden zufolge Jahr für Jahr zehntausende Mädchen zwischen 10 und 14, mitunter auch unter 10, verheiratet werden, das, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, meinte der Journalist. Das respektiere er natürlich nicht. Und dass man den Islam auch anders interpretieren könne. Liberaler, aufgeklärter, moderner. Ja, sagte ich, das kann man. Es gibt verschiedene Interpretationsweisen des Islam und verschiedene Weisen, ihn zu leben. Sie respektieren den Islam aber nur, sofern er ihren eigenen aufgeklärten und liberalen Vorstellungen entspricht. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, nebenbei gesagt. Sie respektieren also nicht den Islam als das andere und das Fremde, sie respektieren im Gegenteil bloß ihre eigenen Haltungen als modernes, aufgeklärtes, demokratisch gesinntes Subjekt. Bei genauerem Hinsehen scheint also die skizzierte Rede vom Respektieren müssen des Islam das genaue Gegenteil dessen zu enthalten, was sie zu enthalten scheint. Es ist nicht der Journalist, der den Islam in Anführungszeichen respektiert, er erwartet vielmehr umgekehrt vom Islam, dass er ihn, den Journalisten und seine Werte respektiere. Diese sehr widersprüchliche Haltung unseres Journalisten ist natürlich sehr verbreitet und sehr typisch, daher sollten wir bei ihr noch ein wenig verweilen. Dass die Falschheit der Aussage, ich respektiere den Islam, leicht durchschaubar sein müsste, in der Regel aber nicht durchschaut wird, dieser Zusammenhang verdient besondere Beachtung, weil es da doch auf den dringenden Wunsch vieler moderner, demokratisch gesinnter Zeitgenossen hin, an die Wahrheit dieser Aussage zu glauben als moderne, demokratisch gesinnte Subjekte, den Islam respektieren zu können und nicht nur einen Islam, der seinerseits, wie gesagt, Demokratie und Aufklärung respektiert, sodass sich jene Respektbezeugung in ihr Gegenteil verkehrt. Und es spricht für die Stärke dieses ihres Wunsches, dass er es möglich macht, diesen Glauben trotz seiner Absurdität aufrechtzuerhalten. Wir können in Abwandlung des berühmten, dem Kirchenvater Tertullian zugeschriebenen Diktums Credo quia absurdum, ich glaube gerade weil es absurd ist, also sagen, gerade weil die Behauptung jener modernen Zeitgenossen, sie würden den Islam respektieren, offensichtlich absurd ist, gerade dieser offensichtlichen Absurdität wegen müssen wir hinter jener Behauptung einen Glauben annehmen, und zwar einen starken. Oder anders, gerade weil er absurd ist, ist dieser Respekt eigentlich ein Glaube. In der Geschichte des Judentums wird eine polytheistische Phase von einer Phase der sogenannten Monolatrie nach dem babylonischen Exil unterschieden. Monolatrie ist die Verehrung eines einzigen Gottes unter einer Vielzahl von Göttern, die aber ebenfalls für existierend gehalten werden. Also es gibt viele Götter, aber nur ein Gott oder eine Göttin wird verehrt. Dem Monotheismus im strengen Sinn begegnen wir im Alten Testament erst relativ spät beim Propheten Jesaja. Der idealtypische monolatrische Jude jener Zeit glaubte also beispielsweise an die levantinische Liebesgöttin Astarte, sofern er ihre Existenz nicht bestritt, sofern er sie jedoch im Unterschied zu Jahwe nicht für verehrungswürdig und für gut hielt, glaubte er nicht an sie. An jemanden glauben heißt hier, jemanden für verehrungswürdig und für gut halten. Etwa so, wie wenn heute ein Fußballtrainer seinem Team zuruft, ich glaube an euch. Da will er ihnen nicht versichern, dass sie existieren, sondern dass sie gut sind und das Zeug haben, das Spiel zu gewinnen etc. Glauben in diesem Sinn ist aber gleichbedeutend mit jemanden respektieren, im Sinne von jemanden wertschätzen, Ehrerbietung erweisen und so weiter. Der Respekt, den heutige Zeitgenossen dem Islam entgegenbringen, ist also auch in diesem zweiten Sinn ein Glaube. Während der idealtypische monolatrische Jude an die Existenz der Astarte glaubte, ihr zugleich aber den Glauben im Sinne des Respektierens verweigerte, glaubt der typische, in Anführungszeichen weltoffene Zeitgenosse, der den Islam respektiert, umgekehrt nicht etwa an die Existenz Allahs, weil er möglicherweise an überhaupt keinen Gott glaubt, andererseits glaubt er im Sinne des Respektierens sehr wohl an den Islam, hält er diesen doch für ein, zumindest im Kern, gutes Objekt, dem Wertschätzung und Ehre gebühren muss. Aber halt, wir hatten doch gesehen, dass jener den Islam respektierende Zeitgenosse bei genauerer Betrachtung nur an das Gute in Demokratie, Aufklärung und der Moderne glaubt, keineswegs an das Gute im Islam. Dass er den Islam nur dann für gut hält, wenn dieser seinerseits seine eigenen Werte als demokratischen, aufgeklärten Zeitgenossen respektiert. Jener weltoffene Zeitgenosse, der den Islam respektieren will, hat also genauer betrachtet im Grunde einen Glaubenswunsch. Den Wunsch, an das Gute im Islam glauben zu können. Ich behaupte nun, dieser Glaubenswunsch jener modernen Zeitgenossen, ihr Wunsch an das Vorhandensein des Guten, respektive von Reichtum und Fülle im Islam zu glauben, resultiert aus einem Gefühl des Mangels, besser aus einem Unbehagen an der sogenannten eigenen Kultur. Unbehagen an der eigenen Kultur können wir aber auch durch Unbehagen an der Zivilisation, an der Moderne oder am Kapitalismus ersetzen. Unbehagen an Zivilisation, Moderne, Kapitalismus als Motive hinter dem Wunsch, an das Gute im Islam zu glauben, konfrontieren uns allerdings mit einer weiteren Absurdität. Als Gegenentwurf gegen Zivilisation, Moderne, Kapitalismus kommt der Islam nicht in Frage. Denn Gesellschaften mit islamischer Bevölkerungsmehrheit sind zum einen natürlich nicht unzivilisiert, zum anderen sind sie weder von der Moderne verschont geblieben, noch vom Kapitalismus. Ganz im Gegenteil. Ich überspringe jetzt eine Passage des Textes, in dem exemplarisch anhand von zwei der wichtigsten islamisch geprägten Gesellschaften, Saudi-Arabien und Iran, gezeigt wird, dass wofür immer die schiitische Islamische Republik Iran oder das sunnitisch-wahhabitische Königreich Saudi-Arabien stehen mögen, sie alles andere als antikapitalistisch sind. Sie praktizieren im Gegenteil einen ungleich brutaleren Kapitalismus als jenen entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens. Zurück zu unserem weltoffenen, den Islam respektierenden Zeitgenossen und seinem Unbehagen am Kapitalismus, das ihn veranlassen mag, den Islam zu respektieren oder auch zu beneiden. Unbewusst in der Regel. Dieses Unbehagen am Kapitalismus ist natürlich nicht neu. Es begleitete den modernen Industriekapitalismus seit seinen Anfängen. Man denke etwa an Frühsozialisten wie Fourier, an die Maschinenstürmer und die Luddisten oder Ladisten in England. In den letzten Jahrzehnten scheint sich aber die Position des Subjekts im Kapitalismus und damit der Charakter dieses seines Unbehagens radikal verändert zu haben. Die industrielle Revolution hatte die Menschen aus ihrer Abhängigkeit von feudalen Strukturen befreit. Seither sind sie nicht mehr persönlich von einem Feudalherrn abhängig. Sie sind aber dem Zwang unterworfen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Gelingt ihnen das nicht, werden sie als Empfänger von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe sozial deklassiert. Ihre Zitat, persönliche Unabhängigkeit ist also mit Marx zu sprechen auf sachliche Abhängigkeit gegründet. Den Hinweis auf diese Textstelle bei Marx verdanke ich Helmut Dahmer. Diese sachliche Abhängigkeit zwingt die Subjekte, einen Käufer zu finden, den Arbeitgeber eben, der ihnen ihre Arbeitskraft abkauft und mit dem sie als Arbeitnehmer ein sachliches Abhängigkeitsverhältnis eingehen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis war nun bis vor wenigen Jahrzehnten in aller Regel tatsächlich ein sachliches. Es kam zwar vor, dass jemand für seinen Beruf lebte oder in seinem Beruf aufging, so jemand wurde aber, wenn er nicht gerade Priester oder Künstler war, eher als Ausnahmeerscheinung betrachtet. Heute scheinen die Dinge aber anders zu liegen, ganz anders zu liegen. Vorstellungsgespräche etwa ähneln mehr und mehr psychologischen Tests. Die Bewerber werden nach sozialer Kompetenz, emotionaler Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität etc. etc. gefragt. Vor allem, ob sie sich mit ihrer potenziell zukünftigen Arbeit identifizieren können. Ganz so, als verkauften sie nicht ihre Arbeitskraft, sondern ihre Seele. Persönliche Unabhängigkeit scheint heute also nicht mehr bloß auf sachliche Abhängigkeit gegründet, sondern paradox genug auch auf seelische Abhängigkeit. Diese seelische Abhängigkeit wird von den Subjekten allerdings selbst begehrt. Mehr und mehr Zeitgenossen erscheint die Identifikation mit ihrer Arbeit, sprich Selbstverwirklichung im Beruf, als höchstes Lebensziel. Zitat: Unbedingt neu, schreibt Max Weber über Luthers Berufskonzeption, war die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhalts, den die sittliche Selbstbetätigung annehmen könnte. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinne erstmals erzeugte. Zitat Ende. In diesem Sinne sind mit ihrer Arbeit identifizierte Zeitgenossen Berufene im lutherschen Verständnis. Mit dem Unterschied, dass für sie der Beruf kein Mittel ist, um gottgefällig zu leben, sondern Selbstzweck. Die Arbeit als solche ist ihnen heilig. Oder noch einmal anders, mit ihrer Arbeit identifizierte Subjekte glauben an ihre Arbeit und beziehen aus diesem ihren Glauben Selbstachtung. Der Philosoph Robert Pfaller unterscheidet in Anlehnung an den französischen Psychoanalytiker Manoni zwei Existenzformen des Glaubens. Bekenntnisglauben bei Manoni vor und Aberglauben bei Manoni croyance. Im Falle des Bekenntnisglaubens ist so Pfaller das Subjekt selbst mit bestimmten Glaubensinhalten identifiziert und bezieht aus dieser Identifikation mit seinem Glauben Selbstachtung. Dabei kommt es, und hier verwendet Pfaller die Sprache der zweiten Freudschen Triebtheorie, dabei kommt es zu einer Zunahme an narzisstischer Libido auf Kosten sogenannter Objektlibido. Das heißt auf Deutsch, die Zunahme an Selbstachtung geht mit einem Verlust an Lust, an manifester Lust einher. Der Bekenntnisglaube ist also prinzipiell lustfeindlich und mit asketischen Idealen verknüpft. Bekenntnis in diesem speziellen Sinn erinnert an Luthers Worte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, auf dem Reichstag zu Worms, und an Max Webers These von der innerweltlichen Askese des Protestanten als Grundlage des modernen Kapitalismus. So gesehen sind jene mit ihrer Arbeit identifizierten und aus dieser ihrer Identifizierung Selbstachtung beziehende Zeitgenossen asketische Bekenntnisgläubige. Im Unterschied zum Bekenntnis handelt es sich bei jenen von Pfaller Aberglauben genannten Glaubensmodus um einen Glauben, den niemand für sich selbst reklamiert. Mit Aberglauben in diesem besonderen Sinn haben wir es zum Beispiel zu tun, wenn jemand beteuert, an einen Unsinn wie Astrologie natürlich nicht zu glauben, dennoch aber täglich den unwiderstehlichen Zwang oder Drang verspürt, sein Horoskop zu lesen. Aus einem solchen Glauben, zu dem man sich nicht bekennt, kann man im Unterschied zu Bekenntnisglauben natürlich keine Selbstachtung beziehen. Nun scheint aber heute jener lustfeindliche Bekenntnisglaube nicht bloß unsere Position der Arbeit gegenüber zu bestimmen, sondern darüber hinaus unser Verhältnis zu einer Reihe anderer Lebensbereiche. Im Bereich der Politik etwa entspringt die Sorge des an die Tugend der politischen Korrektheit glaubenden Zeitgenossen seine Sorge um die Korrektheit und Sauberkeit seiner politischen Äußerungen, seiner Sorge um Selbstachtung. Genauer, seiner narzisstischen Sorge um das Heil und die Reinheit seiner Seele. Eine Sorge, die in objektive und materielle gesellschaftliche Zusammenhänge und Strukturen oft ausblenden lässt. Auch das Bekenntnis zu ökologisch korrekten Glaubenssätzen à la, Zitat, wenn jeder von uns seinen Beitrag leistet, ich, können wir alle, kann also auch ich, die Umwelt retten oder die Welt retten. Auch solche Glaubenssätze befördern die Selbstachtung des Bekennenden, der sich als zugleich bescheidenen und grandiosen Retter der Welt oder der Umwelt fantasiert. Im Bereich der Sexualität wiederum scheint die Lust vor lauter Bekenntnisglauben, den wir hier auch Identifizierungsglauben nennen könnten, mehr und mehr zu versiegen. Was zunächst an den Diskursen über Sexualität auffällt. Zitat, Sexualität im Sinne von Lebensfreude kommt in ihren Schriften kaum vor. Und wenn, dann stets in Verbindung mit einer entsprechenden Selbstvorstellung, die es zu verteidigen gibt. Fast immer scheint es mehr um Gender Expression als um körperliche sexuelle Lust zu gehen. Zitat Ende. Dieses vielleicht etwas plakative und simplifizierte Urteil Ulrike Heiders in ihrem Buch Vögeln ist schön über die Texte der Gender-Theoretikerin Judith Butler kann wohl für die meisten aktuellen Diskurse über Sexualität Geltung beanspruchen. Alternative, sich als progressiv empfindende Sexualitätsdebatten scheinen jedenfalls schwerpunktmäßig um das Thema sexuelle Identität zu kreisen oder um die Kritik an Konzepte der sexuellen Identität. Das gilt aber auch für den realen Umgang mit unserem Körper und mit Sexualität in unserer Gegenwartskultur. Wäre es dazu, wenn Bedarf dazu zur Diskussion gestellt, dann besteht dann in der Diskussion, ich überspringe das jetzt, bis hin zum neuesten sexuellen Identitätstrend der Bewegung der Asexuellen als neueste Alternative zu Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität oder Transsexualität. Das Unbehagen am Kapitalismus, das wir mit dem Wunsch an das Gute im Islam zu glauben in Verbindung gebracht haben, können wir nun also für die Gegenwartskultur präziser bestimmen als das Unbehagen am Bekenntnisglauben. In seinem Buch Die Illusionen der Anderen verweist Robert Pfaller auf den Zusammenhang zwischen der Lustökonomie des Bekenntnisglaubens und Phänomenen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die asketische Versagung, die dem Bekenntnis immanent ist, erzeugt zwar eine seltsame Lust an der asketischen Unlust, diese Lust sei aber nicht erfahrbar, weil sie eben unbewusst sei. Bekenntnisgläubige müssten daher, Zitat, das eigene Glück, in Anführungszeichen, nach außen projizieren, es bei anderen Leuten, vorzugsweise Fremden, ansiedeln, die dafür gehasst, aber auch beneidet werden. Zitat Ende. Die Fantasien des Rassisten kreisen stets um das Verhältnis des Fremden zum Genießen und zum Verzichten. So war der Jude für den nationalsozialistischen Antisemiten entweder der soziale Parasit, der auf Kosten des Wirtsvolkes, sprich des deutschen Steuerzahlers, lebte, also genoss ohne zu verzichten und damit dem Deutschen den Genuss stahl, oder er war umgekehrt der asketische Geizhals, der auf das Genießen verzichtete, sich raffgierig und erbarmungslos zum Kapitalisten hinaufarbeitete, um den Deutschen auszubeuten und ihn so wiederum in seinen Genuss zu bringen. Dass der Wunsch jener weltoffenen Zeitgenossen, den Islam zu respektieren, derselben unbewussten libidinösen Logik folgen soll wie rassistische Ressentiments, mag uns verwundern oder schockieren. Um allerdings zwischen der Position jener Zeitgenossen, die den Islam zu respektieren wünschen, und der ihr scheinbar entgegengesetzten Position des Rassisten, der gegen Migranten aus islamisch geprägten Ländern hetzt, eine Verwandtschaft zu erkennen, müssen wir nicht in die Untiefen psychoanalytischer Libido-Theorie hinuntertauchen. Der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bezeichnet den Rassismus von Pegida, FPÖ und Co. zu Recht als Rassismus. Darin aber, dass er diesen Rassismus Islamophobie nennt oder Islamfeindschaft, darin drückt sich unbemerkt eine zutiefst rassistische Position aus. Denn rassistisch könnte Islamophobie nur dann sein, wenn wir den Islam, in Anführungszeichen, zu unauflöslichen, quasi rassischen, genetischen Eigenschaften von Türken, Arabern oder Iranern erklären. Statt also die rassistische, falsche Verknüpfung zwischen Herkunft und Bekenntnis mit Entschiedenheit zurückzuweisen, bleibt der, in Anführungszeichen, weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bei den Vorgaben der Rassisten. Darin, dass Menschen in erster Linie ihre, in Anführungszeichen, Religion, respektive ihre Kultur repräsentieren und dann lange nichts, darin ist sich der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse mit den Kulturrassisten von Pegida, FPÖ und Co. also einig. Unbehagen an ihrer eigenen Kultur steht tatsächlichen oder vermeintlichen Moslems aus der Sicht dieser weltoffenen Zeitgenossen also nicht zu. Die Verwendung von Begriffen wie Islamophobie, die den Rassisten in die Hände spielen, statt sie zu bekämpfen, resultieren aber nicht bloß aus Denkfehlern jener weltoffenen, den Islam respektierenden Zeitgenossen. Die Identifikation des Bekenntnisgläubigen mit asketischen Idealen in Arbeit, Freizeit, Sexualität, Politik etc. geht auf Kosten der Lust und des Glücks. Glück aber existiert in der narzisstischen Logik des Identifizierungsglaubens einzig in der Identifizierung. Auf sein Unglück reagiert der Identifizierungssüchtige mit more of the same, so wie der Junkie, der seine drogeninduzierte Verzweiflung durch noch mehr Drogen zu heilen versucht. So sucht der glücklose Bekenntnisgläubige sein Glück in noch mehr narzisstischer Gratifikation durch noch stärkere Identifizierung mit seinen asketischen Idealen. Am Ende ist er mit seinem Unglück identifiziert. Und diese Logik des More of the Same wendet der Bekenntnisgläubige, den Islam respektierende Zeitgenosse, auch auf den sogenannten muslimischen Anderen an, um ihn dann um dessen vermeintliches Glück beneiden zu können. Je unglücklicher sein eigener Identifizierungsglauben ihn macht, umso vollständiger identifiziert er den Moslem mit dem Islam und schreibt ihm vollen Genuss bei voller Identität zu. Indem er den tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem in der vollen Identität mit dem Islam aufgehen lässt, eliminiert er ihn jedoch als eigenständiges, von in Anführungszeichen seiner Kultur unterschiedenes Subjekt. Tatsächlichen oder vermeintlichen Moslems, die an ihrer Kultur respektive ihrer Religion Unbehagen artikulieren, begegnet unser den Islam respektierende Zeitgenosse seinerseits mit Unbehagen und mitunter Intoleranz. Denn Respekt in diesem Sinn lässt für religiöse Toleranz allein deshalb keinen Raum, weil die Subjekte, die zu tolerieren wären, im Islam aufgehen lässt und eliminiert. Es existiert dann sozusagen kein Subjekt mehr, das er tolerieren könnte. Zitat: Niemand soll wegen seinen Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Zitat Ende. Der religiöse Toleranzgedanke, der hier im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung 1789 als Recht auf Religionsfreiheit zum Ausdruck kommt, gründet auf der Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber, jener Grundvoraussetzung aller Aufklärung. Dass der religiöse Toleranzgedanke ihren Ausdruck hier in der Sphäre des Rechts findet, ist kein Zufall. Während das Gesetz, das unsere Handlungen zu steuern versucht, unserer inneren Einstellung gegenüber gleichgültig bleibt, sodass ich das Gesetz befolgen kann, ohne mit ihm identifiziert zu sein, zielt das Über-Ich auf unser Innerstes. Dem Über-Ich genügt es nicht, dass wir seine Gebote bloß befolgen. Es will, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Es sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern was wir wollen sollen. Während wir der religiösen Toleranz also in der Sphäre des Gesetzes begegnen, dem der Inhalt des Glaubens der Rechtssubjekte gleichgültig ist, solange jener Glaube nicht die öffentliche Ordnung stört, ist die Domäne des Respekts das des Über-Ichs. Jenes kleinen Gottes des Identifizierungsglaubens, der unseren weltoffenen Zeitgenossen gebietet, den Islam zu respektieren, also einen spezifischen Glauben mit spezifischen Inhalten. All jene vermeintliche oder tatsächliche Moslems aber, die sich der Ideologie der vollen Identität mit ihrem Islam nicht fügen, nicht toleriert. Das mehr und mehr um sich greifende Respektgebot des Über-Ichs lässt uns weit hinter dem religiösen Toleranzgedanken der Aufklärung zurückfallen. Religionsfreiheit, die einmal die Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber meinte, bedeutet im gegenwärtigen Respektdiskurs des Über-Ichs nunmehr die Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Das Anrecht religiöser Überzeugungen aller Art, nicht bloß auf Toleranz, sondern auf Respekt, sprich auf glaubensförmige Verehrung wie der Monolatrie. Der Einzelne, vermeintliche oder tatsächliche Moslem, verliert im Respektdiskurs nicht bloß seine Freiheit der Religion gegenüber, sondern seine Eigenständigkeit, wird er doch in unauflöslicher Verbindung mit dem Islam wahrgenommen, in dem er aufgehen und sich auflösen soll. Die Auflösung dieser Auflösung wäre die Bedingung der Möglichkeit der Toleranz. Vielen Dank. Die Diskussion, wie gesagt, dann im Anschluss an alle gesamten Vorträge und glaube ich, machen wir gleich weiter. Ja, nach diesem extrem interessanten Vortrag werde ich den Versuch, den Fokus ein Bild von Islamophobie vielleicht auf den Begriff der Islamkritik zu verschieben und dann im Weiteren auch noch auf so etwas wie Ideologiekritik. Wer den Islam kritisiert, muss nicht nur nach den heilig gesprochenen Werten der Aufklärung, sondern auch nach der unheiligen Realverfassung des Westens fragen. Im Kontext der Kritik heißt das, Die Pluralisierung der Kritik muss gegen eine stumpfe, falsch vereinheitlichende Kritik des volkstümlichen Ressentiments vorangetrieben werden. Die Schwierigkeit besteht aber darin, in der Einsicht in die Beschränkung auf beschränkte Kontexte nicht notwendige Impulse einer grundsätzlichen Kritik, zum Beispiel an der Geschlechterordnung des Islams oder vielen anderen, was Samuel schon vorher angesprochen hat, zu verdrängen. Die selbstkritische Relativierung im Zeichen eines Widerstands gegen Herrschaft ist daher nur bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll. Ein Paradebeispiel für die notwendige Relativierung des Kulturrelativismus wären schon etwa die allgemeinen Menschenrechte. Sicherlich sind diese für die westliche Doppelmoral und die Legitimierung von Kriegen instrumentalisiert worden. Indes ändert ihr realer Missbrauch nichts daran, dass sie idealiter doch eine Art Minimalstandard der Anerkennung anderer formulieren. Das für alle überall geltende Menschenrecht ist zwar de facto eine Art Fiktion, doch ist diese Fiktion notwendig, um überhaupt ein vorläufiges Fundament politischer Architektur in die Welt setzen zu können. Oliver Machert nennt solche Letztbegründungen des Politischen postfundamentalistisch. Postfundamentalistisch deshalb, weil sie Fundamente im Wissen darüber bereitstellen, dass es verbindliche Fundamente eigentlich nicht geben kann. Um aber überhaupt politisch im Namen einer Idee handeln zu können, muss man so tun, als ob es diese Fundamente gäbe. Der Postfundamentalismus definiert sich dabei gerade über veränderbare und vorläufige Konsensfindungen. Das macht auch den Unterschied zu fundamentalistischen Glaubenswahrheiten aus. Diese sind nämlich nicht kontingent und können daher auch nicht bestritten werden. Allahs Unfehlbarkeit ist nicht verhandelbar. Die Fehlbarkeit der Demokratie dagegen schon. Diese Verhandelbarkeit und nicht ihre fehlbare Praxis an sich macht das Wesen von Demokratie zum Beispiel erst aus. Daher ist der politische Islam mit der Demokratie und dem Laizismus nicht vereinbar. Er könnte es nur dann sein, wenn er den Absolutheitsanspruch seines Glaubens relativiert und sich so der Dynamik einer Selbstkritik öffnete, die nicht zuletzt die Machtposition der Profiteure im Politsystem Islam angreifen würde. Soweit ich das Selbstverständnis weiter Teile des Islams verstehe, ist diese freiwillige Selbstbeschränkung nicht in Sicht. Dennoch muss sie das Ziel der Kritik bleiben. Denn die kritische Zurückweisung der Existenz eines letzten Grundes durch den Postfundamentalismus ist der Kern einer emanzipatorischen Theorie des Politischen, die diesbezüglich von der Dekonstruktion gelernt hat. Alle Hüter der symbolischen Ordnung, also nicht nur Gott, sondern auch Vaterland, Nation, Geschichte, Klasse, Rasse und eben auch Geschlecht, erscheinen in ihr als verkleidete Herrscher. Sie haben ihre Macht nur auf Zeit verliehen bekommen. Ohne permanente Bestätigung durch die sie beglaubigenden Akteure sind sie tote Begriffe ohne Wirklichkeit. Der Witz am sozialen Leben ist, dass wir ohne die Setzung von vorläufig letzten Gründen und Werten nicht auskommen, selbst wenn wir wissen, dass sie willkürlich und verhandelbar sind und bleiben müssen. Die Kunst einer darüber informierten Religionskritik und im Speziellen auch einer Islamkritik jenseits von volkstümlichen Ressentiments und einer tatsachenverleugnenden Hyperkritik der Opferfürsprecher bestünde nun darin, zwischen einem multikulturellen Relativismus und einem aufklärerischen Universalismus zu vermitteln. Meiner Ansicht nach muss die postfundamentalistische Relativierung durch Selbstkritik allerdings dort enden, wo ein Gegenüber fundamentalistische Wahrheitsansprüche stellt. Zum Beispiel dann, wenn im Namen des den Menschen das Recht gebenden, nicht kritisierbaren Gottes die im Katalog der Menschenrechte verbriefte Selbstgesetzgebung der Menschen und die darin zentrale Anerkennung anderer bestritten wird. Diese Gegnerschaft kann ein erleuchteter Imam oder ein waffenstarrender Gottesstaat liefern, aber auch ein superioritätsbesoffener neochristlicher Abwehrkämpfer des Abendlandes. In all diesen Fällen kann die Lösung nicht mehr auf Kritik allein vertrauen und muss auf den politischen Widerstand gegen solche Anmaßungen bauen. Ist diese nicht erfolgreich, wird tatsächlich eine totalitäre Welt vorstellbar, wie sie Michel Houellebecq im gruselig heiteren Ende seines Romans Unterwerfung beschreibt. Dort dämmert ein nicht an Übung an sich, wie man Religion vielleicht auch als sozusagen Selbststeigerungssystem definieren könnte, nicht an Übung an sich, sondern an der Beherrschung anderer interessierter Klerikalfaschismus mit menschlichem Antlitz herauf. Da dampft das gut gewürzte orientalische Slow Food in den Töpfen, das von ergebenen Frauen mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf den Herd gestellt wird. Die trostlosen Fertiggerichte, die kapitalistischen Fertiggerichte, könnte man vielleicht sagen, von früher verenden in den Supermarkt-Tiefkühltruben. Kollaboration wird nicht wie im Vichy-Frankreich durch Drohung eingefordert, sondern verkleidet sich als kultureller, wieder mal, Respekt vor dem anderen. Währenddessen werden Jüdinnen und andere Gegnerinnen der religiösen Durchdringung der Gesellschaft ins Exil oder in die Unsichtbarkeit gezwungen. Auch Christian Kracht feierte in seinem 2001 erschienenen Roman 1979 die Wonnen der Austreibung des westlichen Nihilismus. Seine Dekadenzflucht beginnt im Teheran am Vorabend der iranischen Revolution. Am Ende von 1979 sind es allerdings nicht zu Demut anleitende Koranausgaben, sondern Mao-Bibeln, die den blassen Dandy von einst in einem kommunistischen Straflager umerziehen. Ich habe mich gebessert, lautet der Schlusssatz des neuen Menschen. Der Held ist in einem höheren Reich angekommen. Der Zweifel und die Kritik sind überwunden, endlich. Das totalitäre Glück der Unterwerfung als Selbstunterwerfung führt bei Kracht noch zur Selbstauslöschung. Bei Welbeck lockt es mit institutionalisierter Polygamie und einem guten Gehalt aus den Ölgeldern der Golfstaaten. Wenn sich die Welt heute als postideologisch darstellt, dann könnte man diesen Umstand auf den ersten Blick für einen Erfolg der Ideologiekritik halten. Man hat die Ideologie überwunden. Man könnte ja unterstellen, sie habe gesiegt und sich dadurch selbst abgeschafft. Der Messianismus hat im postmodernen Relativismus scheinbar ausgedient. Insofern ist selbst das zweite Leben der Religionen, wie ich das momentan sehe, ein postmodernes Phänomen, als es nicht einfach den vormodernen Fundamentalismus des Glaubens fortführt, sondern nur mit Bezug auf die gestörte Beziehung zwischen globalisierter Moderne und Individuum verständlich ist. Man kann die gegenwärtige Ideologie des politischen Islams nicht ohne ihren westlichen liberalistischen Widerpart verstehen. Diese liberalistische Kritik hat es geschafft, die verbindlichen Texte der großen ideologischen Erzählungen zu diskreditieren. Parteiprogramme, Suren, Gebote oder neoliberales Propagandasprech sind kritisch seziert, deren Lügen und innere Widersprüche weitgehend entborgen. Die Bergleute ohne Licht, wie Adorno mal solche Menschen genannt hat, finden verlässlich die Kluft zwischen Versprechungen und Wirklichkeit. Aber die Kritik hat es doch nicht geschafft, den Spuk des Illusionismus in der Praxis auszutreiben. Die Ideologien, zu denen man sich nicht bekennt und gar nicht bekennen kann, gedeihen auch heute. Das nach wie vor ungelöste Problem der Ideologiekritik besteht daher in jenen Einbildungen, die nicht zum Thesenpapier mit Unterschriftsoption ausgearbeitet werden. Es ist schwierig, sich von etwas zu befreien, das sich als Befreiung ausgibt. Und es ist noch schwieriger, sich von einer Ideologie zu befreien, zu der sich niemand bekennt. Man muss zum Beispiel gar nicht an den Markt glauben, um sich ihm zu unterwerfen. Vielleicht dient sogar die Marktskepsis dazu, sich besser mit dessen Ideologie zu arrangieren. Man wahrt die kritische Distanz, fühlt sich gut dabei und macht zugleich das, was von einem verlangt wird. So zeigt sich die wahre Perfidie dieser Ideologie. Sie entpuppt sich als das, was mich auch ohne Repression, Polizei und Propaganda zum Funktionieren bringt. Ideologie überlebt und gedeiht auch in scheinbar feindlichen Gebieten wie der Wissenschaft oder unter dem Beschuss der Kritik. Sie kann sich anpassen, ohne dass wir es merken. Wie funktioniert das im Alltag? Mein Ich findet das Glücksversprechen Konsum leer und heuchlerisch, aber meine Kundenkarten blähen die Geldbörse auf. Ich empöre mich über sexistische Magazincover, die meinen Blick gefangen nehmen, bevor sie leider in die Einkaufstüte wandern. Ich gehorche einem Regime, ohne an die expliziten Glaubensformen der Ideologie zu glauben. Doch wenn ich schon selbst nicht an die Ideologie glaube, wer tut es dann? die Ideologie setzt nicht nur am Symbolischen, sondern auch am Imaginären an, um dem Subjekt die Bestätigung und Anerkennung seiner Vorstellungen zu verschaffen. Sie okkupiert Sehnsüchte, Begierden, Ängste und Hoffnungen. Ideologien bezeichnen zusammenhängende Illusionen, die sich die Menschen machen. Illusionen sind nach Freuds Religionsdeutung eine Wunscherfüllungsmaschine. Bei Freud ist es der Wunsch nach einem schützenden Vater, der in der Vorstellung realisiert wird. Diese Vorstellung ist weder falsch noch richtig, sondern vor allem vorhanden. Illusionen bezeugen nicht die Fehlstellung des Wirklichkeitsverständnisses, sondern die Wirklichkeit der Fehlstellung. Sie gehören nicht zum Register des Wissens, sondern sind im psychischen Apparat angesiedelt. Die Ideologiekritik Louis Althussers drückt den Charakter der produktiven Verkennung so aus. Zitat: In der Ideologie ist also nicht das System der realen Verhältnisse, die die Existenz der Individuen beherrschen, repräsentiert, sondern das imaginäre Verhältnis dieser Individuen zu den realen Verhältnissen, unter denen sie leben. Das Objekt dieser Einbildungen ist daher irreal, aber die Einbildung selbst ist nur allzu real. Es gibt nicht den göttlichen Vater, aber den Wunsch nach ihm, der nicht durch besseres Wissen ausgetrieben werden kann. Das Ideologische an solchen sozialen Erfahrungen zeigt sich nicht als subjektive, ideelle Täuschung. Es verbirgt sich vielmehr in den objektiven, materiellen Illusionen, die einen empfundenen Mangel zu beheben vorgeben. Schon wieder Robert Faller erinnert in einem Aufsatz daran, wie und warum Slavoj Žižek die freudsche Begrifflichkeit der Illusion durch die der Fantasie ersetzt. Für Žižek ist die Fantasie die entscheidende psychische Produktivkraft zur Enträtselung der Funktionsweise der Ideologie. Im Unterschied zu der freudschen Illusion im Kopf ist die Fantasie in materielle Praxis verwandelte Ideologie. Sie braucht nicht, wie die Religion, ein von diversen falschen Annahmen getrübtes Bewusstsein oder eine Versprachlichung ihrer Regeln und Normen, sondern nistet sich in Ritualen oder allgemein gesprochen in Handlungen ein. Das Befremdliche an diesen ausagierten Fantasien ist nun, dass diese Ideologien nicht zwangsläufig Einbildungen zum Ausdruck bringen, mit denen sich die Subjekte identifizieren. Im Gegenteil, fast immer glauben die sich postideologisch verstehenden Subjekte heute daran, nicht zu glauben, was man ihnen sagt. Man muss sich nur einmal die selbstgewisse Feier der abweichenden und unabhängigen Meinung in Postings oder die zum guten Ton gehörende Politikverdrossenheit vergegenwärtigen. Man lässt sich nicht manipulieren. Die Ironisierung oder Nichterfüllung eines als durchschaut begriffenen Manipulationsversuchs erfüllt offenbar den Wunsch nach Autonomie, der sich bestens mit der Stabilisierung der real heteronomen Verhältnisse verträgt. Die Beispiele dafür sind zahllos und reichen von der ideologisierten Alltagsmarotte bis zum religiösen Fanatismus. Niemand glaubt an Autos, die die Beschimpfung ihres Besitzers verstehen, wenn sie nicht anspringen. Niemand hält Computertasten für fähig, sich für etwas für das nächste Mal doch bitte endlich zu merken, wenn man aus Wut auf sie einprügelt. In solchen Fällen sind laut Pfaller kleine säkulare Fetische am Werk. Diese entstehen nicht etwa deshalb, weil die Bewohner einer angeblich entzauberten Welt noch an animierte Dinge glauben würden, sondern weil sie im Gegenteil nicht wirklich an sie glauben. Und vielleicht nie an sie geglaubt haben. Gerade die Distanz, die Erkenntnis des Fetisch als Fetisch, erlaubt die lustvolle Überantwortung an seine Macht. Die Fetischisten des Alltags wissen, dass sie nicht an magische Autos oder Computer glauben und tun es eben deshalb trotzdem. Genauso wie die Voodoo-Puppenstecher, die wissen, dass die Puppe nur eine Puppe ist. Der Test funktioniert übrigens auch nach umgekehrtem Muster. Wer würde eine Fotografie, ein bekanntes Beispiel, seiner Mutter die Augen ausstechen? Natürlich glaubt der moderne Mensch nicht an Hexerei, aber weiß man es? Ähnlich verhält es sich mit dem Kulturvandalismus, den die Taliban in Afghanistan oder die IS-Milizen in Syrien und im Irak betreiben. Ikonoklasmus ist in der Kultur- und Religionsgeschichte nichts Neues. Gegen den Götzendienst an den Living Organisms, wie das der Bildtheoretiker W.J. Mitchell nennt, die Bilder nämlich, rennen seit jeher die Bilderstürmer an. Sie fordern Bilderverbote oder zumindest strenge Konventionen für Darstellungen des Sakralen. denn sie wittern in Bildern und Statuen eine animistische Qualität, die sie erzürnt. Und zwar deshalb, weil sie unterstellen, dass diese Zauber auf Andersgläubige, Ungläubige oder Wankelmütige, wirkt und sie vom rechten Glauben abhält oder bringt. Der Glaube an diesen attestierten Aberglauben der anderen legitimiert die Zerstörung. Im Fall der Vernichtung der assyrischen Statuen in Mosul liegt der Fall nochmals verwickelter. Die Botschaft der IS-Milizen scheint zunächst klar. Wir demonstrieren Unversöhnlichkeit, Entschlossenheit und Macht, absolute Macht. Niemand kann uns aufhalten. Wir dulden keine andere Religion als unsere eigene. Alles andere ist Aberglaube und muss durch das Schwert ausgelöscht werden. Doch wer die Spitzhacke gegen stumme Steine einsetzen und die Beweisbilder gleich ins Internet einspeisen muss, der fühlt sich den Götzen gegenüber vielleicht doch weniger souverän, als es erscheinen möchte. Die Verunsicherung entsteht daraus, dass ausgerechnet die IS-Fanatiker offenbar daran glauben, dass die Steine eben nicht stumm sind, sondern sprechen. Allahs Vollstrecker sind dann offenbar momentweise nicht das, was sie gern sein wollen, nämlich felsenfest überzeugte Muslime, sondern Zweifelnde, die an Magie und religiöse Fetische glauben. Dieser Glaube ist nun freilich eine Projektion. Er ist an den der anderen delegiert, ohne dass man ihn an einem konkreten Subjekt festmachen könnte. Die Projektion operiert zudem rückwirkend. Denn auch wenn heute natürlich niemand mehr an assyrische Götter glaubt, so muss es doch, so der Verdacht, einmal Andersgläubige gegeben haben, die davon überzeugt waren. Also müssen deren machtvolle, in Stein versteckte Geister nun ausgetrieben, zu totem Staub verwandelt werden. Die rückwirkende Projektion auf nicht fassbare Andersgläubige unterscheidet die Motivation dieses Ikonoklasmus von Rivalitäten zwischen Katholiken und Evangelikalen oder den Religionskriegen, die die Bilder des konkurrenzierenden Glaubens im Hier und Jetzt auszulöschen versuchten. Denn die assyrischen Götter sind ja wirklich tot, sie haben keine Anhänger mehr. Vielleicht waren sie sogar schon immer tot und niemand hat je an sie geglaubt. Der Glaube an die verdammenswerten Illusionen ist an einen fiktionalen anderen delegiert, der keine Postadresse hat. Er wohnt in unserer Fantasie oder in der Fantasie der IS-Milizen. Solche Einbildungen ohne Eigentümer, von denen wir ja vorher auch schon gehört haben, gibt es auch und gerade in unserer westlichen, postmodernen, liberalen Welt. Man hält sich den Glauben an sie vom Leib, indem man sich zum enthüllenden und entlarvenden Fortschritt der Kritik bekennt. Ähnlich wie der Glaube der Moderne an ihren Antifetischismus selbst zum Fetisch geworden ist, so kann eine allzu stolz vor sich hergetragene Ideologiekritik selbst eine ideologische Funktion erfüllen. Diese liegt darin, die Illusion über die Überwindung der Illusionen voranzutreiben. Das vermeintliche Outsourcing der Ideologie ermöglicht zugleich, dass man den attestierten, wirklichen Glauben der in ihren Identitätskonstruktionen vollständig gefangenen anderen gönnerhaft toleriert. Davon haben wir ja vorher schon gehört. Slavoj Žižek hat diesen Sachverhalt bekanntlich zum Anlass für ein Plädoyer für die Intoleranz genommen. Seine Polemik unterstellt der postmodernen relativistischen Toleranz einen rassistischen Kern. Es wurde jetzt eh schon, das kann ich jetzt vielleicht ein bisschen abkürzen, teilweise angesprochen. Ein Satz vielleicht nochmal dazu: Der andere sei aus Sicht der Andersartigkeitsversteher komplett mit sich identisch, während man selbst nicht mit sich identisch sei und die respektvolle Wahrnehmung dieser Vielheit auch vom anderen erwarte. Da knirscht es. Ein Beispiel für diese Problematik lieferte mir ein Vortrag zum Thema antimuslimischer Urbanismus im März 2015 in Wien. Der Hamburger Stadtforscher Vasilis S. Tsianos widmete sich darin einer seiner Meinung nach fahrlässig geschürten Konflikt zwischen der muslimischen und der homosexuellen Community im einstigen Multikulti-Vorzeigestadtteil St. Georg in Hamburg. Ein Reporter einer Lokalzeitung hatte ein homosexuelles Paar engagiert, das sich vor der Zentrummoschee küsste und dabei fotografiert wurde. Die Moscheevertreter verweigerten den von grünen Politikern angeratenen Stadtteildialog über die medial aufgebauschte Provokation. Cianus kritisierte nun in seinem Vortrag in Wien, wie und auf welche Kosten so neue urbane Paniken, das war sein Schlüsselwort, produziert werden. Die angebliche Awareness für die Anliegen der liberalen Homosexuellen versuche, mit Hilfe der Kritikformel der islamischen Homophobie migrantische Communities zu addern, wie das neu soziologisch heißt, die in diesem Fall durchaus besonnen reagierende Stadtteilverwaltung hingegen suchte den Fall auch angesichts der im Herbst 2014 eskalierenden Konflikte zwischen Salafisten und Kurden zu kalmieren. Der Plan, homosexueller Aktivisten mit Geld- und Gentrifizierungsabsichten eine Demo durch die muslimisch geprägten Straßen zu führen, wurde von der Stadt nicht genehmigt. Als interessierter Zuhörer dieses Vortrags konnte ich durchaus nachvollziehen, warum Cianus die Konstruktion eines antimuslimischen Rassismus kritisiert, der die Muslime zum anderen des konsensfähigen Liberalismus macht. Eines aber verstehe ich nicht. Wieso ist es eigentlich eine zu vermeidende Provokation, wenn Schwule einander vor einer Moschee küssen? Unterwirft man sich dadurch durch die Akzeptanz der Provokation als Provokation sich nicht selbst einer homophoben Norm bezüglich der Sittsamkeit von Zärtlichkeiten zwischen Männern im öffentlichen Raum? Und mehr noch, betreibt man durch die Übernahme der Unterstellung, jeder Muslime habe quasi ein natürliches Recht, durch das Küssen von Männern beleidigt zu sein, nicht selbst jenes rassistische Othering von Muslimen zu dauerbeleidigten schwulen Feinden, das man bei anderen so unnachgiebig kritisiert? Gegen die Masken der liberalen Toleranz, die das andere erst als unverrückbar anderes und fixes ins Bild setzt, fordert Žižek als Kommunist, sich zur radikalen Linken zu bekennen. Das ist sein zweiter aus der Kritik folgender Schritt. Als erster empfiehlt er dagegen, mit Bezug zu gewissen Strömungen im Artivismus und im Lovetivismus unserer Tage, also diesen ästhetischen Formen Politik zu betreiben, nicht die klassische Subversion im Sinne einer Störung, sondern die Subversion im Sinne einer Überaffirmation der zu bekämpfenden Ideologie. Wenn eine Macht ein Treuebekenntnis zu ihr einfordert, dann, das ist die Erfahrung von Žižek im realen Sozialismus der 80er Jahre, dann verunsichert sie nicht ein schmallippiges Nuscheln, sondern das Herausschreien des Gehorsams. Dieser Vorschlag des zu ernsten über sich hinaustreibens der Ideologie speist sich aus seinen Erfahrungen in Ex-Jugoslawien. Wie aber, und das ist jetzt die entscheidende Frage einer praktisch wirksamen und nicht bloß akademischen Ideologiekritik heute, wie kann man eine Ideologie überaffirmieren, die sich selbst als postideologisch bezeichnet? Wie befreit man sich von den Imperativen der Befreiung, die der Liberalismus anbietet? Gibt es einen Weg, der aus der Rückkoppelung von Ideologie und Wirklichkeit führt? Danke vielmals. Also diese vielen Inputs und dann geht man gleich zum nächsten Vortrag weiter, das tut mir sehr leid. Kurz durchatmen, Notizen machen. Nur kurz. Aber ich würde dann trotzdem das Wort an Herrn Mutter weitergeben und wie gesagt hoffen, dass wir dann viele von diesen Themen und Überschneidungen in den nachfolgenden Diskussionen auch nochmal ordentlich ausarbeiten können. Danke. Also ich danke im Voraus für Ihre Geduld und fasse mich so kurz wie möglich. Wir glauben unter anderem, dass unsere Vorstellungen vom Menschen zutreffend oder gar die einzig möglichen sind. Deshalb möchte ich Ihnen heute Abend ein paar Überlegungen zur Kritik, also zur Relativierung sogenannter Menschenbilder vortragen. Wobei ich unter anderem auf Kategorien wie Lust, Arbeit, Freiheit und Würde zu sprechen komme. Menschenbilder haben gerade so wie Glaubensbekenntnisse einen kultischen Status, nämlich den von indiskutablen Überzeugungen. Wer auf ein so oder so geartetes Menschenbild sich beruft, gibt damit zu verstehen, dass er die schwierige Frage, was wir oder was der Mensch eigentlich sei, irgendwann für sich beantwortet hat oder eine vorgefundene Antwort adoptiert hat, indem er sich für eines der aus der Vergangenheit überlieferten oder in der Gegenwart miteinander konkurrierenden Menschenbilder entschieden hat. Dieser Entscheidung verdankt er Sicherheit, wo andere zweifeln, und sie gibt ihm ein Gefühl moralischer Überlegenheit über diejenigen, die sich ihrer Sache und der des Menschen nicht so sicher sind. Das Menschenbild, das er fortan vertritt, erspart ihm weiteres Grübeln. Wird er mit bestimmten Informationen, sagen wir, die Häufigkeit von Verbrechen, die Anzahl der Opfer bestimmter Kriege, bestimmter Regime konfrontiert, die etwa das von ihm adoptierte Menschenbild in Frage stellen, dann führt er sogleich den Glauben einer Mehrheit ins Feld. Denn wenn es um den Menschen schlechthin geht, denken ungezählte andere ähnlich oder gerade so wie der jeweilige Menschenbildvertreter. Und wird eine Ansicht von vielen geteilt, so erscheint sie allemal als beglaubigt. Sie wird zwar nicht zutreffender, aber machtvoller. Zu ihr sich zu bekennen, heißt, dazu zu gehören, an der stummen Macht eines Kollektivs teilzuhaben. Menschenbilder fungieren wie Vorurteile. Sie filtern aus, was zu ihnen nicht passt. Sie schützen also vor kognitiven Dissonanzen. An den Grenzen des jeweils vorherrschenden Menschenbilds beginnt dann das Unvorstellbare, das Ungeheuerliche, das Menschen ausbrüten und in die Tat umsetzen können. Denken Sie an Amokläufe und Massaker. Vor 200 Jahren ließ Büchner seinen Woyzeck sagen: Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Die verblüfften Zeitgenossen und Mitmenschen aber wollen solche Abgründe nicht wahrhaben, halten sich lieber die Augen zu und schieben das Entsetzliche weit fort von sich, über die Grenze, ins Ausland ihres Menschenbilds, dorthin, wo das Unmenschliche haust. Darum kehrt es immer wieder und überrascht sie stets wieder aufs Neue, leider gänzlich folgenlos. Warum aber sind zu gewissen Zeiten nach heutigem Empfinden positive, zu anderen Zeiten aber nach heutigem Empfinden eher negative Menschenbilder im Schwange? Und wie kommen solche Bilder überhaupt zustande? Wie steht es mit den offensichtlich völlig würdelosen Menschenbildern, mit denen Millionen von Fernsehzuschauern tagtäglich gefüttert werden? Und schließlich, handelt es sich bei den verschiedenartigen anthropologischen Bestimmungen, also Antworten auf die Frage, was ist der Mensch, eigentlich um Aussagen über die Struktur des Menschen, also um so etwas wie Existenzialurteile, oder handelt es sich um Wünschbarkeiten? Geht es also um Diagnosen oder um Postulate? Die einander ablösenden und einander widersprechenden Menschenbilder dokumentieren Versuche von Intellektuellen oder deren Vorgängern, Priestern, das variable Menschenwesen zu fixieren. Die so gewonnenen Formeln sind Indikatoren verschiedenartiger Sozialverhältnisse und Interessenlagen. Wenn etwa Freud in der Nachfolge einiger französischer Aufklärungsphilosophen sowie von seinen beinahe Zeitgenossen Fechner und Nietzsche, wenn also Freud 1905 die unermüdliche Lustsuche zum Charakteristikum des Menschen macht, so müssen wir, um in der philosophischen Tradition eine ähnliche hedonistische Bestimmung zu finden, 23 Jahrhunderte zurückgehen, in die Zeit der griechischen Aufklärung, zu dem reisenden Kaufmannssohn und Philosophen Aristipp. Und wir vermuten, dass zumindest in irgendeiner Weise ähnliche Sozial- und Lebensverhältnisse dem antiken Denker und dem modernen Psychologen diese Ansicht vom Menschen nahegelegt haben. Die Menschenbilder beanspruchen allgemeine Geltung. Sie sind Herrschafts- oder auch Oppositionsbegriffe, die durch naive oder ideologische Verallgemeinerung einer historisch-spezifischen Gruppenpraxis zustande kommen. Ein Beispiel. Herder hat die Stellung des Menschen im Kosmos, wie im vorigen Jahrhundert Max Scheler das genannt hat, also Herder hat die Stellung des Menschen im Kosmos in ein großartiges historisches Bild gefasst. Er schrieb, ich zitiere ihn, der Mensch ist der erste Freigelassene der Schöpfung. Er steht aufrecht. Das wurde formuliert zur Zeit der Französischen Revolution. 100 Jahre später hat Nietzsche dies herdersche Gleichnis entideologisiert. Er nannte den Menschen schlechterdings das noch nicht festgestellte Tier. Dessen Verhalten ist, wie uns die Anthropologen sagen, kaum genetisch vorprogrammiert, sondern wesentlich historisch variabel und darum ist er stets erst noch zu entdecken. Die üblichen Menschenbilder hingegen sind Versuche, das nicht festgestellte Tier durch Thesen wie der Mensch ist gut oder der Mensch ist böse festzustellen. Die Erfinder und Propagandisten solcher Definitionen, seien es Kirchenväter oder Literaten, machten aus historisch spezifischen Befunden Hoffnungen und Befürchtungen Invarianten. Doch auch solche vermeintlichen Invarianten variieren mit der Zeit. In den uns überlieferten Menschenbildern artikuliert sich das Selbstbewusstsein einer Horde, eines Stammes, einer Nation. Sie sind allemal ethnozentrisch und exklusiv. Von den Ethnologen erfahren wir, dass bei vielen Ethnien der Name des Stammes gleichbedeutend ist mit dem Wort Mensch. Kein Menschenbild kommt ohne Gegenbild aus. Ohne außermenschliche Lebewesen, Tiere, und ohne Barbaren, Fremde, Primitive, Wilde, Vormenschen, Un- und Untermenschen. Als Mensch, als zur Gattung Homo sapiens gehörig bestimmt zu werden, ist ein Privileg. Was ein Mensch, was menschlich ist und was nicht, bestimmt die jeweils herrschende Gruppe. Die Allgemeinheit, auf die allgemeinen Begriffe von Menschen zielen, gibt es noch gar nicht. Erhebt man bestimmte menschliche Fähigkeiten oder Praktiken zu Wesensbestimmungen des, also aller Menschen, dann ignoriert man die Unterschiede der Lebenslagen, die für das Wohl und Wehe der real existierenden Menschen ausschlaggebend sind. Spricht man etwa vom Menschen allgemein als von einem Animal laborans, einem arbeitsamen und zur Werkzeug vermittelten Arbeit fähigen Tier, das ist in Europa üblich geworden seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, so deckt der Begriff sowohl die geistige, also die disponierende, als auch die körperliche, also die an Dispositionen orientierte Arbeit. Er deckt die künstlerische Produktion und die elende Plackerei, die freie und die unfreie, die Herren- und die Sklavenarbeit. Die Kassiererin im Supermarkt, der Fließband- und der Bauarbeiter, der Obstpflücker und der Spargelstecher aus den Billiglohnländern sind Menschen. Doch weder sie selbst noch wir, die wir ihre Dienste direkt oder indirekt in Anspruch nehmen, sehen in ihnen Repräsentanten von Freiheit und Selbstverwirklichung, die seit den Revolutionen des 18. Jahrhunderts zum modernen Menschenbild hinzugehören. Bei vielen der überlieferten und von Interessenten verteidigten Menschenbilder ist völlig unklar, ob sie sich auf ein Sein oder auf ein Noch-Nicht-Sein, ein Sollen beziehen, auf eine längst vergangene oder auf eine künftige Lebensform. Nicht wenige dieser vermeintlichen Wesensbestimmungen sind bloße Desiderate. Was sie postulieren, ist für die Mehrheit der Lebenden unerreichbar. So sind die positiven Menschenbilder, die sogenannten positiven Menschenbilder, in Wahrheit negative. Sie markieren lauter Defizite. So verhält es sich auch mit dem oft beschworenen Begriff der menschlichen Würde. 4 Jahre nach Kriegsende formulierten die anonym gebliebenen Autoren des Parlamentarischen Rats in den 3 Westzonen der nachmaligen Bundesrepublik Deutschland den ersten Artikel des Grundgesetzes wie folgt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Im Artikel 79 der deutschen Verfassung des Grundgesetzes wurde dieser Basisartikel samt dem Artikel 20 über die Volkssouveränität, der vielleicht der beste ist in dieser Verfassung, durch die sogenannte Ewigkeitsklausel, das ist tatsächlich die staatsrechtliche Interpretation, sogar für unabänderlich erklärt. Wäre die Menschenwürde aber unantastbar, dann bedürfte sie weder besonderer Achtung noch des staatlichen Schutzes und der Tabuierung. Jeder weiß, dass die Menschenwürde nicht nur antastbar ist, sondern in Krieg und Frieden kaum eine Rolle spielt, außer als Beschwörungsformel und Desiderat oder als Wunsch. Dass der Parlamentarische Rat die Wahrung der Würde und der an sie geknüpften Menschenrechte nicht als ein erstrebenswertes Fernziel oder als eine Als-Ob-Klausel bezeichnete, sondern davon als von einem Faktum sprach, hat seinen Grund darin, dass die Zweite Deutsche Republik, wie auch die Österreichische, auf einem Schindanger errichtet worden ist. Millionen Menschen waren nur wenige Jahre, Sie wissen das, zuvor von Hunderttausenden im Staatsauftrag nicht nur entwürdigt, sondern umgebracht worden. Die überlieferten Religionen und Ethiken, die demgegenüber nichts zu bieten hatten, es nicht aufhalten konnten, waren von Grund auf diskreditiert. Keine von ihnen hatte der massenfeindlichen NS-Massenbewegung Einhalt gebieten. Das latente Interesse der Mehrheit war es, sich des auf ihr lastenden Schuldbewusstseins zu erwehren und die Erinnerung an die unheilvollen 12 Jahre der gescheiterten nationalen Erhebung auszulöschen. Gestern noch als Raub- und Mordgemeinschaft organisiert, entsandte sie nun Abgeordnete der neu konstituierten Parteien in die Länderparlamente, die dort der neuen provisorischen Verfassung zustimmen. Die Beschwörung, der nach dem Zusammenbruch der völkischen Illusionen unvermittelt allen Menschen wieder zugesprochenen Würde, war weniger ein Signal der Reue als ein Akt der Verzweiflung. Die Behauptung, die Menschenwürde sei auch in einer Welt der Gaskammern, der Kriege und der Massengräber unantastbar, war unglaubwürdig und verpflichtet zu gar nichts. Vor allem war sie nicht dazu angetan, Menschen, die damals zwischen den Fronten des Kalten Krieges standen, etwa dazu zu motivieren, eine grundlegende demokratische Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft in Angriff zu nehmen, um einer Wiederholung von Auschwitz vorzubeugen. So viel für heute Abend. Ich danke Ihnen. Wir haben jetzt noch gute 40 Minuten Zeit. Wir haben, glaube ich, auch ein Mikrofon. Genau, das heißt, gleich mal zu Beginn die Frage, gibt es unmittelbar Fragen, aber auch Kommentare zu den einzelnen Vortragenden und in ihren Beiträgen. Ja? Nein? Okay, alles gut? Okay. Haben die Vortragenden untereinander vielleicht Fragen aneinander? Kann ja auch sein, also so. Das passiert ja, also wenn sich niemand meldet, dann haben wir immer die Tendenz, hier sehr intensiv zu diskutieren. Ich hätte eine skurrile Frage. Das ist gut. Eine skurrile Frage und ich bitte um keine schlagfertige Antwort, sondern vielleicht ein bisschen eine Antwort mit Hintergrund. Ich bin selber Elektroingenieur und sehe die Welt eigentlich mehr über die wissenschaftliche Lupe. Ich glaube, es ist nicht wegzudiskutieren, dass es den Urknall gegeben hat. Das ist heute anerkannte Wissenschaft. Es kann jeder Amateur, Astronom mit seinem Fernrohr sehen, dass sich der Kosmos ausdehnt. Man kann zurückrechnen, wann mal der Kosmos auf einem Punkt zusammengeschmolzen war. Dann weiters ist wissenschaftlich erhärtet die Darwinsche Evolutionstheorie. Und aus diesen beiden Komponenten habe ich jetzt das Alte Testament betrachtet und frage mich, warum steht im Alten Testament nicht drinnen, Gott hat den Finger geschnipst, das war der Urknall, und dann hat sich nach Darwin die Welt entwickelt und letztlich ist der Mensch übrig geblieben als ein, sage ich mal, begnadetes Wesen. Wenn Sie dazu eine nicht schlagfertige, sondern eine etwas tiefgründigere Antwort hätten, würde ich mich freuen. Aber was war die genaue Frage jetzt? Warum das nicht in der Genesis steht? Ja, die genaue Frage war das. Wenn der Glaube da ist, also der Mensch hat Verstand und Glaube zusammen, das ist also nicht wegzudiskutieren. Wo der Verstand endet, kommt der Glaube. Und wenn also in der christlichen Religion, sage ich mal, der Glaube das Fundament hat in den beiden Testamenten, Altes und Neues Testament, dann frage ich mich, wenn man den Propheten glauben soll, warum haben wir nicht von Anfang an das richtig hineingeschrieben? Also ich weiß nicht, ob die Antwort tief oder flach ist. Sie wussten es nicht. Sie ist als Prophet eigentlich desavouiert, nicht? Man kann nicht sagen, also die Wissenschaft, die kennen wir nicht. Und der Glaube, das müsst ihr alles glauben, das ist richtig. Aber die Sachen, die nachprüfbar sind, die stimmen nicht. Ich meine, das kann ja offensichtlich nicht zusammenpassen. Richtig. Sind wir einer Meinung? Ja. Okay. Die Frage ist so schlagfertig, dass für eine schlagfertige Antwort oder nicht schlagfertige Antwort gar kein Raum bleibt. Wobei man dann schon nochmal nachsetzen könnte, was sozusagen diesen Erklärungscharakter auch ausmacht und was diese Wunscherfüllungsmaschine der Ideologien auch irgendwie ist. Also man kann ja diese, also das wäre durchaus auch eine Möglichkeit, wo man auch auf die Vorträge eingehen kann. Ob man. Ich glaube, es gibt ja nicht nur den Gegensatz von Wissenschaft und Glauben, sondern es gibt ja auch eine Wissenschaftsgläubigkeit. Und Wissenschaft verändert sich, Wissenschaft verändert sich ja auch. Also wissenschaftliche Erkenntnisse sind ja auch nicht sozusagen in Stein gemeißelt, um mal in diesem religiösen Bild zu bleiben. Und man hat, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, ich bin jetzt kein naturwissenschaftlich nicht aus, aber ich glaube, vor 200 Jahren wusste man noch nichts, aber konnte man sich die Erkenntnisse der Quantenphysik noch nicht vorstellen, zum Beispiel. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Aber Sie wissen alle, dass an amerikanischen Schulen ein endloser Kampf über Jahrzehnte, müsste sagen über Jahrhunderte inzwischen, tobt, ob dort die Darwinsche Evolutionstheorie überhaupt gelehrt werden darf oder nicht. hätte auch eine Frage, darf ich eigentlich auch? Oder ist das? Du musst dich selber fragen, ob, yes, sagst, ob muss ich mich selber fragen, ob ich das darf. Okay. Also beziehungsweise eine Frage oder eine Perspektive, weil ich vor allem also auf die beiden Vorträge von Sam Amani und Thomas Edinger eben jetzt bezogen, aber ich glaube, es ging ja auch und zwar ausgehend von diesen Themen, die aufgeworfen worden sind, der lustfeindliche Bekenntnis, glaube ich, die Projektionen in den anderen, das dann vielleicht auch mit diesen Prozessen des Othering in Verbindung gebracht werden kann. Diese, wie soll ich das jetzt sagen, diese lustfeindliche Bekenntnis, glaube ich, meintest du ja, strukturiert sehr viel, weit über das, wo wir, also weit über die bloße Religion hinaus, also sozusagen unser reales Verhältnis zur Welt. Man könnte sozusagen so die Art und Weise, wie wir als Subjekte produziert werden oder organisiert werden oder wie auch immer. Und da finde ich sehr spannend, also das, was sozusagen im Anschluss an die Artificial Intelligence Theorie, aber auch natürlich darüber hinaus jetzt formuliert worden ist. Die Artificial-Theorie, also die du erwähnt hast, wo es ja eben auch um dieses gelebte Verhältnis zur Welt geht. Und sozusagen diese ganzen, ich meine, man weiß ja, dass Artificial sehr stark von Lacan beeinflusst worden ist und sozusagen diese Themen des Narzissmus und des narzisstischen Selbst und so irgendwas aufgreift. Also das kann man auch nachlesen in diversen Texten. Und jetzt würde mich interessieren, also sozusagen, wie weit ihr euch eigentlich, wo ihr eure Vorträge gehört habt, dann in dem, was der andere formuliert hat, wiederfindet, wie weit ihr sozusagen diese Perspektive und dieses, wie der Verzicht, Glaube, unerkannt über unsere Identitätsorganisationen, über unsere, wie weit ihr das sozusagen mitproduziert oder mitorganisiert, ich glaube. Ich hoffe, ich mache keinen zu großen Spagat, aber ich glaube... Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass das Buch von Sama, Respekt, Verweigerung, für mich auch ein ganz wesentliches Quellenmaterial und augenöffnendes Buch war, um mein eigenes zu schreiben. Also um jetzt mal da sozusagen die nahe Verhältnisse oder Bezugsverhältnisse ein wenig darzustellen. Und da gab es halt einige Ideen und Beleuchtungswechsel, könnte man sagen, die da hergestellt werden, die mich sehr stark beschäftigt haben in dem Versuch, so etwas wie eine nicht rassistische, aber auch nicht einfältige Islamkritik zu entwickeln. Ja, das ist, finde ich, kompliziert genug. Und zwar eine Islamkritik, die nicht in die Falle dieses begrifflichen Monsters der Islamophobie geht, so wie Sama sie zu Recht, meiner Meinung nach, also diesen Begriff sozusagen zu Recht entsorgt hat, obwohl er eben ein ganz erhitzter Begriff ist. Also das ist ja ein Begriff, der lebt, der schwitzt. Also der ist wichtig. Über diesen Begriff definieren sich Zugehörigkeiten der richtigen oder der falschen Haltung und so weiter. Also insofern gab es da also von mir aus ein wichtiges Lektüreverhältnis, fast ein empiristisches. Also ich lebe noch, aber ich möchte auch einiges dazu sagen. Also vielen Dank für dieses Kompliment. Dein Vortrag hat mich, ich kann das in gewisser Weise zurückgeben, in eine, ich hoffe, vielleicht doch ein bisschen produktive Verwirrung gestürzt. Und vielleicht können wir da dadurch auch die Diskussion ein bisschen beginnen und anregen. Du hast ja Bezug genommen sehr stark auf den Aberglauben im Sinne vom Fall. Das ist natürlich nicht Aberglauben im umgangssprachlichen Sinn, umfasst schon auch Aberglauben im umgangssprachlichen Sinn, aber geht darüber hinaus. Aberglauben ist ja, ich würde das gerne noch einmal wiederholen, weil das eine sehr spannende Geschichte ist, ist sozusagen ein Glauben. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von Slavoj Žižek, auf die wir zwei uns ja auch immer wieder beziehen, der das sehr schön noch einmal illustriert. Niels Bohr war ein deklarierter Feind des Aberglaubens im gewöhnlichen Sinn. Und ein Freund von ihm besuchte ihn einmal, ich glaube, zu einem Landhaus, und da war so ein Hufeisen über dem Haustor des Niels Bohr. Und dann sagt der Freund ja, kann ich mir das erklären, du bist ja ein deklarierter Feind des Aberglaubens, funktioniert, das bringt mir Glück, sagt er, nein, ich glaube nicht daran. Ich habe aber gehört, es funktioniert auch, wenn man nicht. Und das ist die Funktionsweise dieser Form des Glaubens, der Thomas hat auch darauf hingewiesen, der scheinbar sehr wichtig ist jetzt, bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, ja, nämlich in dem Sinn, dass wir ohnehin so ein lockeres, ironisches, also wir eignen uns diesen Glauben eh nicht an und dadurch wird es schwierig, das ist so habe ich dich verstanden. Die These von Robert Pfaller, den du ja auch zitiert hast, erwähnt hast, geht ein bisschen in eine andere Richtung oder stark in eine andere Richtung. Er sagt, dass das mehr oder weniger eine Täuschung ist, wenn wir glauben, und jetzt gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter, dieser Aberglaube ist ja mit Lust verbunden. Das ist eine lustfreundliche Haltung, weil Aberglaube in diesem fallerschen, manonischen Sinn zum Beispiel zugrunde liegt solchen Phänomenen wie Höflichkeit, wie diesem Phänomen, wovon einige Beobachter sagen, dass diese Phänomene jetzt verschwinden, dass man in der Öffentlichkeit eine andere Rolle spielt als in den eigenen vier Wänden. Dass man eben sozusagen in der Öffentlichkeit in gewisser Weise Theater spielt. Pfaller bringt das Beispiel italienischer Kleinstädte, wo es diesen öffentlichen Platz gibt, der, wenn wir aus einer größeren Stadt dorthin kommen, heute noch so einen Eindruck von Mondänität, wie wir das nennen, vermitteln. Und das sei im Verschwinden, das ist seine These. Oder noch einmal radikaler gesagt, dass wir eigentlich immer asketischer werden, obwohl wir glauben, dass wir eh so hedonistisch und lustvoll und locker sind. Eine sehr kleine, scheinbar kleine Episode, die das vielleicht illustriert. Du hast von dieser Kussprovokation gesprochen in Hamburg vor der Moschee. Es gab auch in Wien, ihr erinnert es euch noch, vor einem guten Jahr eine Kussaffäre im Café Brück. Und das war sehr spannend. Also die Geschichte war die, da hat sich ein lesbisches Paar im Café Brück geküsst. Woraufhin der Kellner kam und die ermahnt hat. Daraufhin haben die beiden, also das lesbische Paar, hat sich bei der Chefin beschwert, woraufhin sie des Lokals verwiesen wurden. Dann gab es große Resonanz in den Medien, es gab eine Demonstration und so weiter. Und dann, also das Interessante war dann die Diskussion, oder während dieser Aufregung war die Diskussion, die lief, in den zum Beispiel Internetforen, aber auch private Diskussionen, und da kam immer wieder das Argument, ich habe das genau verfolgt, naja, das ist ja nicht, das war nicht gegen die als Lesben gerichtet, es war nicht sozusagen eine Haltung des Prügels gegen Lesben, gegen Homosexualität. Es ging darum, dass sie sich sehr intensiv geküsst haben. Ja? Und jeder, der sich dort intensiv, also auch ein heterosexuelles Paar, so war das Argument, der sozusagen Insider, das habe ich immer wieder gehört. Der Verteidiger. Der Verteidiger, also, genau, und das ist genau der Punkt des Prügels. Naja, es gab viele Leute, die halt sich als Prügel, die das gesagt haben, gesagt, das haben sie selber das haben gesagt. Sie, ja, das ist noch, erhärtet das noch, was du sagst. Und dann die Reaktion auf diese sogenannte Aufklärung ist hochinteressant. Das ist nicht immer, aber sehr häufig dann die Reaktion, das ist ja was ganz anderes. Bis hin zu, das ist ja nachvollziehbar, das ist ja, also noch einmal, wenn intensives Küssen dazu führt, dass die rausgeschmissen werden, das können wir mehr oder weniger stark deuten. Das ist okay. Aber wenn ein lesbisches Paar, das haben natürlich alle diese Aufklärer und auch möglicherweise das Brückel auch so, ja, das ist natürlich nicht okay. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, warum nämlich die Verbindung zu diesem Gegensatz bei Aberglaube, Bekenntnis, Glaube. Also sind wir jetzt so lustvoll hedonistisch oder sind wir lustfeindlich? Worauf ich hinaus will, ist die These, dass unsere Toleranz heute, die sich gegenüber sexuell alternativen Lebensformen, gegen sexuell abweichende Identitäten, gerade darauf beruht, genau auf diese Geschichte, dass wenn sozusagen die Sexualität, sozusagen der Sex aus der Sexualität entsorgt ist, wenn die Sexualität asketisch geworden ist, wenn es eh wurscht ist, ja, dann können wir auch tolerant sein. Das wäre sozusagen, ich habe jetzt ein paar Argumentationsschritte übersprungen, das ist sozusagen das Gegenteil von Prügel. Das Prügel-Argument wäre, also Sexualität, wenn es intensiv ist, ist verboten und das werden alle rausgeschmissen, dann ist es auch für viele Menschen okay zu sagen, okay, wenn Sexualität generell nicht okay ist, dann ist es ja auch okay, wenn ein lesbisches Paar ausgeschlossen wird. Was ich beobachte, ist das Umgekehrte, dass sozusagen, wenn Sexualität generell, ohne dass wir es merken, und ich kann gerne auch noch darauf eingehen, warum ich das so sage, entsorgt ist, dann können wir auch tolerant sein. Also umgekehrt, also nicht nur intolerant sein wie im Brückel, sondern können wir tolerant sein. Ich sage noch einen Punkt und dann lasse ich die anderen reden. Das ist Conchita Wurst. Conchita Wurst wurde völlig zu Recht als ein Meilenstein angesehen, also ein Mann, der sich sozusagen als Frau in einer perfekten Weise verkleidet mit Bart, dass so eine Figur in der Öffentlichkeit so erfolgreich ist, da hat sich was verändert. Also man könnte jetzt sagen, da ist was. Das Interessante ist, wenn man da genauer anschaut, wenn man sich auch ein bisschen beschäftigt mit dieser Kunstfigur und auch Interviews von ihm liest und auch nur die Erscheinung anschaut, dann behaupte ich einmal, bitte um Widerspruch, vielleicht sehe ich das auch falsch, dass diese Erscheinung der Conchita Wurst für mich nichts mit Sexualität im Sinne von Begehren zu tun hat. Das ist eine makellose, schöne vielleicht, so gewisserweise ätherische Erscheinung, die mit Sexualität im Sinne von Begehren von der Wahrnehmung her nichts zu tun hat. Und wenn sozusagen, und geradezu für mich als Symbol der Entkörperlichung der Sexualität im heutigen Diskurs gilt. Wir können darüber diskutieren, ob ich da jetzt eine Fehlwahrnehmung habe. Und angesichts einer solchen makellosen, entsexualisierten Sexualität ist es dann leicht, sowas zu tolerieren. Das wäre meine These. Und da noch einmal auf den Gegensatz zurückkommen, vielleicht sind wir viel mehr bekenntnisglaubenhaft, als wir glauben. Wir kommen uns eben so locker, abergläubisch vor und ironisch und distanziert. Und vielleicht ist dem in einer tiefen Geschichte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir zwei Fragen haben, die du darauf ablenken möchtest. Ja, vielleicht nur ganz kurz eine Bemerkung oder sowas. Also wenn ich das jetzt auch recht verstehe, dann interpretierst du diese Geschichte auch folgendermaßen. Es gibt eine Zustimmung zum Lustverzicht, solange er allgemein ist. In dem Fall. Ja. Wenn er aber sozusagen, um einen anderen Begriff noch hinzufügen, wenn er aber den Fetisch der Differenz betrifft, also hier wird eine bestimmte sexuelle Identität mit Verzicht gemaßregelt diskriminiert, dann ist Feuer am Dach. Und insgesamt nimmt man leichter den Verzicht für alle in Kauf, weil das ist ja sozusagen das Eingeständnis einer sozusagen lustfeindlicheren Situation im Kaffeehaus wird hingenommen, genau. Nicht aber Diskriminierung einer oder die Reduktion einer bestimmten Gruppe. Das ist sozusagen etwas, was alle aufregt. Weil der zweite Teil isoliert betrachtet, isoliert Hegel würde sagen abstrakt, ist natürlich absolut verteidigenswert. Natürlich ist es mit aller Vehemenz zu verteidigen, dass natürlich nicht ein lesbisches Paar diskriminiert wird, aber in dieser Verbindung ist es interessant, dass nicht alle, aber sehr viele Menschen dann bereit sind, eben zu sagen, okay, wenn dann Sexualität generell abgeschafft wird, dann damit ist es auch kein Problem. Das ist das Einzige. Und du hast es vorher eh auch erwähnt, wenn wir schon bei diesen neuen Sexualitätsformen sind, die sich da so herausfinden, wo ich die Zustimmung, wo ich auch glaube, dass die zumindest Diskurse der Sexualität ganz stark sich eher, also nicht mehr um sozusagen die Frage, wer hat Zugang zu welchen ausgelebten Sexualitäten, sondern um die sexuelle Identität, dass sich das verschoben hat. Wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel der Asexualität der neuen genannt, da, ich meine, das sind natürlich, muss man sagen, sektiererische Gruppen, ja, die sozusagen stärker wahrgenommen werden, weil sie so außergewöhnlich sind. Aber trotzdem ist es interessant, dass das überhaupt existiert und dass das mit einem gewissen Selbstbewusstsein mittlerweile geäußert wird. Und das Selbstbewusstsein, das Gutsein darin, aus dem man ja dann sozusagen auch wieder einen Lustgewinn vielleicht ziehen kann, besteht offenbar darin, dass man niemanden anderen behelligt, von dem anderen nichts will. Ja, das schafft einem sozusagen eine verquere Form von Genuss. Also niemand wird von mir belangt, also bin ich ein ein vielleicht besserer Mensch als derjenige, der mit seinen üblen Absichten durch die Straßenbars zieht. Und das ist interessant, dass man so begonnen hat, also in dieser Verzicht, auch Verzichtslogik, der Verzichtsvorstellung über Sexualität zu reflektieren und die auch zu leben, offenbar. Nicht nur zu denken, sondern sie auch zu leben. Bitte, ich habe es eine Frage. Links, rechts? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie meine Frage, ob ich jetzt nicht doch eine Antwort gebe, die dann den Fragen nach Alten und Neuen Testament zu schlagkräftig ist. Ich meine, in der Bibel konnte ein physikalisches Weltbild, wie wir es heute haben, nicht angewendet werden. Das hätte man damals niemand verstanden und es wäre außerdem ständig erneuerungsbedürftig. Vor 200 Jahren hätte etwa der Laplace'sche Dämon gesagt, wenn die Welt in ihrem Zustand, in einem bestimmten Zeitpunkt restlos bekannt ist und wir alle Naturgesetze gefunden haben, dann lässt sich alles weitere vor und zurück ermitteln, denn es ist alles naturgesetzlich gewesen. So dass man also zum Beispiel herauskriegen könnte, um jetzt ein dummes Beispiel zu sagen, was die Maria Theresia am 17. Juli 1753 gegessen hat. Das lässt sich alles erfinden, das ist alles gesetzlich. Ein Standpunkt, der heute restlos überholt ist, nachdem wir sozusagen die Bibel ständig von Neuem ausarbeiten müssten. Zweiter Punkt, wollte ich sagen. Das ist auch klar, denn es geht beim Glauben, wenn wir von Glauben reden, in dem Sinne wie hier, um das, wozu ein Mensch unbedingt Ja sagen kann. Und das ist eine Einladung. Und das geht nur ganz kurz, es geht auch darum, wozu unbedingt Ja sagen will. Also das ist das Thema des Wunsches, ist schon auch kontinuierlich. Ja, also so, nur ganz kurz was. Es ist ein Angebot. Ja. Ja, es ist ein Angebot. Ja, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel nur und sage, hier habt ihr die Tora, 10 Gebote, und das Angebot ist, wenn ihr dies befolgt, dann könnt ihr mit eurem Leben zufrieden sein. Ihr werdet es sehen, wenn ihr es tut. Das wäre die zweite Antwort auf die Frage. Eine kleine Schlussbemerkung möchte ich noch sagen, ich bin nicht ganz einverstanden, wenn Punkt 1, Artikel 1 der deutschen Bundesverfassung als so schlecht hingestellt wird, wie er jetzt hingestellt wurde. Ich verstehe ihn nämlich nicht in dem Sinne, die Würde des Menschen ist unantastbar, das heißt, sie kann nicht angetastet werden. Sie kann sehr wohl angetastet werden. Aber sie kann, und das ist, meine ich, der Sinn dieses, sie kann ihm nicht genommen werden, sondern sie ist ihm gegeben durch sein Menschsein. Und wer es versucht, geht einen falschen Weg. Aber wenn der falsche Weg eher die Regel als die Ausnahme ist, dann erweist sich die Klausel mit der Menschenwürde, die unantastbar ist, so steht das da, als eine Illusion. Ich habe gesagt, die Formulierung, über die Formulierung will ich nicht streiten. Aber ich nehme sie ernst, sondern ich verstehe es in dem Sinn, in dem ich es gesagt habe. Und ich glaube, in diesem Sinne wird sie von den allermeisten Menschen, die es lesen, auch wirklich verstanden. Und man kann es auch verstehen. Ja, aber sie hat den Charakter eines Desiderats, das zu nichts verpflichtet. Das ist das Problem dabei. Das ist ein wunderbares Desiderat. Es gibt andere, ja, dass wir gern möchten, dass der Mensch friedlicher ist, als er ist, dass er glücklicher ist, als er ist. Aber wenn wir nicht darauf beharren, denke ich, deshalb habe ich das heute Abend versucht, dass hier zwischen Realität, Praxis und solchen als Ob-Bestimmungen oder Desideraten eine Kluft ist, in der sich die reale Geschichte abspielt, dann sind wir verloren. Weil dann huldigen wir Fetischen, ohne diesen Fetischen Also wir huldigen ihnen, weil es Fetische sind, aber sie haben keine Verbindlichkeit für unsere Alltagspraxis, schweige denn für unsere Politik. Das war der Punkt. Ich finde großartig die Bestimmung, dass die Würde dort für unantastbar erklärt wird. Aber nicht in der Form, in der es dort steht. Und wenn wir auf den Wortlaut solcher Bestimmungen achten, um dahinter zu kommen, wie sie gemeint sind, worin sie defizitär sind, worin sie überzeugend sein können, für wen, wann, in welcher Situation, dann müssen wir auf solche Finessen achten. Die Dame da hinten. Ich gehe einen Schritt zurück, und zwar ins Brückel und zu den Homosexuellen nach Hamburg. Bei den vielen Gedanken, die Sie jetzt geäußert haben, war einer ganz kurz, nämlich der Unterschied zwischen dem Verhalten in der Öffentlichkeit und privat, italienische Piazza oder Corso, und dass das zunehmend verschwindet oder so. Sie sind dann nicht weiter darauf eingegangen, aber möglicherweise, also mich würde interessieren, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass einfach vieles, was früher eher als Privatsphäre gesehen wurde, mehr in die Öffentlichkeit dringt, Stichwort auch Exhibitionismus, egal ob lesbisch oder hetero. Und was Hamburg betrifft, wollte ich nur fragen, da wurden sozusagen gegenübergestellt oder das wurde ja sogar inszeniert, ja, auf der einen Seite Homosexuelle und auf der anderen Seite Moslems. Was ist mit homosexuellen Moslems? Die gibt es ja auch. Eben. Okay. Bin Ihnen dankbar, dass Sie das aufgegriffen haben. Ich habe es tatsächlich nur ganz, ganz kurz angerissen. Richard Sennett hat, ich glaube, Anfang der 70er Jahre ein Buch geschrieben. Ich hoffe, ich kann so halbwegs richtig wiedergeben, den Titel, das Verschwinden des öffentlichen Mannes oder so, Menschen oder so. Public Man. Public Man ist das. Und Faller nimmt sehr stark Bezug auf Sennett. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, das mit dem öffentlichen Raum und dem Privaten. Die These ist die, dass damit diese Funktion des öffentlichen Raums möglich ist, muss es eine anerkannte Differenz geben zwischen dem Privaten eben und dem Öffentlichen. Also so wie ich mich an Referenten bewege, spreche, kleide und in der Öffentlichkeit. Und das heißt, dass steht sozusagen radikal entgegen dem heutigen, dem eher trendigeren Authentizitätsdiskurs, sozusagen sei du selbst, ich bin ich selbst, ich bin authentisch. Das steht dem völlig entgegen, weil ich bin eben nicht authentisch. Wenn ich höflich bin und frage, wie geht's dir, dann weiß mein Gegenüber, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht interessiert ihn das gar nicht. Trotzdem hat es eine sehr wichtige Funktion, dass diese Rituale und diese Rollen gespielt werden. Da kommt eben das Begriff des Spiels, Illusion steckt ja auch in Ludo, Spielen. Und das verschwindet, ist die These, die ich für sehr glaubwürdig halte, eine sehr krasse Manifestation dieses Verschwindens sind diese Beschäftigung mit dem Handy oder mit Handyspielen in der Öffentlichkeit. Also da wird das Spiel sozusagen völlig seines ursprünglichen Sinnes beraubt, wo es darum geht, sozusagen eine Ressource des Austauschs zu sein, ja, wo verschiedene Menschen im öffentlichen Raum in Rollen schlüpfen, sozusagen, unauthentischerweise, wenn man es provokant sagen will, oder auch, wie es Pfaller provokant sagt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben viele Menschen nur öffentlich geraucht. Das Rauchen wäre ein öffentliches Ritual, um Geselligkeit zu signalisieren. Das wird sozusagen völlig zurückgedrängt, und auch in der Öffentlichkeit gibt es ganz viele intime, private, böse gesagt, autistische Räume, wo dann jeder, ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachtet haben, es gibt oft sozusagen Zusammenkünfte, wo dann 10 Leute zusammensitzen und, ich weiß nicht, 7 schauen dann ständig so im Handy oder spielen mit dem Handy. Und das sind aber Spiele ohne Zuschauer. Also da wird nicht für jemanden eine Illusion erzeugt, wo alle wissen, dass es eine Illusion ist und trotzdem funktioniert es. Ja? Das verschwindet. Das heißt, der öffentliche Raum wird zunehmend okkupiert von privaten, sozusagen Einzelmonaden, die dann alle nicht voneinander belästigt werden wollen. Ich glaube, du hast das für sich selber. Ich glaube, die die deutsche Übersetzung des genannten Sennett-Klassikers ist ja, glaube ich, die Tyrannei der Intimität, ja, und da steckt ja viel. Ja. Da steckt ja schon viel von den hier angesprochenen Tendenzen dieses Verschwindens der Funktion des öffentlichen Raums, vor allem der Stadt, die Sennett da vor allem im Blick gehabt hat, also nach New York gegangen und hat also, oder durch Chicago, glaube ich, das waren, glaube ich, seine Ansatzpunkte, das überhaupt einmal rauszufinden, was da eigentlich passiert, und auf Hamburg von dort zurückzukommen. Das spielt ja dort auch eine Rolle, die Idee, dass man mit seinem vermeintlich authentischen Selbst, mit dem, was einen vermeintlichen innersten Kern am ehesten ausmacht, hat, das Recht hat, das überall zum Ausdruck zu bringen, zu dürfen und zu können. Und das erzeugt Konflikte. Also es ist sozusagen stärker geworden, glaube ich, der Wunsch und auch die Wirklichkeit einer Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit mit dem, was man als seinen zentralen Identitätsmarker für sich reklamiert. Und genau daraus entstehen dann diese Konflikte. Also Schwule sagen, ich möchte mich hier küssen, der Imam sagt, na, hier aber nicht, weil das ist sozusagen das ist mein Territorium. Und es ist nichts Drittes. Es ist nicht ein dritter Raum, in dem sozusagen geraucht wird zur Verständigung. Man könnte jetzt das Bild der Friedenspfeife fast nehmen. Und in dem beide Teile nicht nur das sind, als dass sie da jetzt identifiziert sind, also als Muslime oder als Schwule oder als schwule Muslime, das gibt es ja eben auch, oder es gibt ja auch Menschen, die halt aus muslimischen Ländern kommen und nicht Muslime sind, oder und. Und ich glaube, das spielt in diesen urbanen Konflikten eine große Rolle, dass diese Form der Selbstdarstellung, des Selbstausdrucks zu einer herrschenden Maxime, möglicherweise einer herrschenden Ideologie geworden ist, die aber dazu führt, dass jeder seinen Ausdruck an privilegierter Stelle setzen will. Wir haben gleich noch eine Meldung. Da ist ja auch ein narzisstisches Moment verborgen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Begriff. Ein positiver Ansatzpunkt dazu, der Begriff der Toleranz. Was Sie gerade erläutert haben, ist sehr gut, jeder seine eigene Überzeugung, aber der Begriff der Toleranz erscheint mir jetzt erwähnenswert. Ich glaube, wir werden darauf noch eingehen, also wir können ja, ich weiß nicht wie, ich würde jetzt anschließend an das, was jetzt gerade gesagt worden ist, also im Zusammenhang sozusagen mit Illusionen, die irgendwie handlungsanleitend auch sind, und auch das, was Sie, Herr Dahmer, vorher gesagt haben, diese Kluft zwischen dieser Desideraten und, vielleicht können Sie das nochmal genauer, also der Kluft zwischen den Desideraten und der Realität und wie sich darin eigentlich der geschichtliche Prozess irgendwo auch entwickelt. Weil mir nämlich das sozusagen von der Gedanke oder von der Perspektive her das sehr einerseits an diesen Raum von Pluralität und Transformation und Kontingenz andocken lässt, andererseits halt irgendwo auch mit dieser postfundamentalistischen Idee von Gesellschaft und gesellschaftlicher Organisation im Zusammenhang steht. Ich hoffe, dass ich nicht jetzt vollkommen daneben gehe, aber ich glaube, dass da hier nochmal zwischen Ihnen beiden vielleicht ein Austausch startet. Vielleicht kann ich das, was ich jetzt zu halb verstehe, versuchen zu übersetzen in das, was ich eigentlich fragen wollte. Ich nämlich, das Bild des Menschenbildes, ja, ist eben ein Bild. Ja? Also, wenn ich das jetzt recht verstehe, es ist eben vielleicht ein Unterschied zu dem, was man die Definition des Menschen nennt, oder gibt es einen Unterschied? Also hat man bedacht, das Wort Menschenbild und nicht Menschendefinition gewählt? Und das Zweite, was mich dabei interessieren würde, oder wie siehst du da denn, wenn wir schon bei den semantischen Spitzfindigkeiten wichtig sind, wie siehst du da den Unterschied? Das Zweite, was mich sehr interessiert, hast du eine Vermutung, und das kann man sicher nicht so einfach ausführen, weil das ist wahrscheinlich das ein riesiges Forschungsprojekt. Aber hast du eine Vermutung, wie es eigentlich dazu kommt, dass sich bestimmte Menschenbilder durchsetzen. Jeder kann theoretisch sozusagen eins in den Raum stellen, aber wie kommt es dazu, dass bestimmte zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi hegemonial werden und dann eben tatsächlich eine Epoche oder eine Gesellschaft beherrschen? Also sind dir da irgendwelche Mechanismen aufgefallen oder irgendeine Art von Gesetzmäßigkeit, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Vermutung, wie so etwas funktionieren könnte? Also wenn wir einfach mal bei den, ich sage mal sehr vorsichtig, oder ich gehe mal auf das Alte Testament einen Moment, da wollte ich noch was zu sagen. Das Alte Testament und auch das Neue Testament sind nach dem Verständnis einer nicht religiös gebundenen Minderheit menschliche Fantasien. Das naturwissenschaftliche Weltbild ist ohne eine Sprachgemeinschaft, die auf einem bestimmten Niveau der technischen Entwicklung versucht, sich nicht auf Offenbarungen, die auch menschgemacht sind, zu berufen, sondern zu messen und zu wiegen. Also im Ausgang von einem mechanistischen Weltbild, dann wieder in der Überwindung eines solchen Weltbilds. Also uns erscheint das heute als Alternative. Wenn man in die Genesis wirklich reinschaut, dann steht da ja, im Anfang war das Wort. Da steht nicht, im Anfang war der Urknall und da war auch nicht das Fingerschnippen Gottes, sondern da war das Wort. Und das Wort, von dem wird nur gesagt, das sei bei Gott gewesen, was immer das heißen soll. Und dann kommt es ganz dick, alle Dinge sind aus ihm gemacht, entstanden. Also enarche, enologos, kann man fast verstehen. Kaiologos, en proston theon, panta di ek autori genitur. Und dann macht es einen Sprung, zumindest beim Johannes. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Typischer Fall von Ideologiekritik. Die älteste, die mir bekannt ist. Also, wenn das so ist, wenn wir sagen, das naturwissenschaftliche Weltbild ist ein Produkt von Menschen in einer bestimmten Zeit auf einem bestimmten Niveau der Naturbeherrschung. Die Schöpfungsmythen in der Genesis und in anderen Religionen sind ein paar Jahrtausende zurückliegend, eben solche menschliche Schöpfungen. Sie sagten vorhin nebenbei, das ist ein Angebot, so habe ich ungefähr Ihre Worte in Erinnerung, an den Menschen, dass ihm die Würde gegeben sei. Ich glaube, das ist ein Aberglaube. Wer sollte dem Menschen die Würde gegeben haben? Auch dass er sie nutze oder nicht nutze. Diese Würdekonstruktion, jetzt komme ich auf deine Frage, warum steht der Würdebegriff nicht in den älteren, uns überlieferten Verfassungen? Warum steht er nicht in allen Verfassungen? Warum ist ausgerechnet ein parlamentarischer Rat im Jahre des Unheils 1949 auf die Idee gekommen, das zur Basis einer Verfassung zu machen? Das ist doch klar, das ist eine Reaktion auf den Nazi-Irrsinn. Oder auf Auschwitz. Kurz als Formel fassen will. Und so steht das mit allen Menschenbildern, die uns historisch überliefert sind. Ich habe zwei Beispiele, viel zu knapp natürlich genannt. Die Eigentümlichkeit, dass, soweit unsere Überlieferung reicht jedenfalls, außer dem Aristipp und variiert bei Epikur, dann später, niemand in der Antike auf den Gedanken gekommen ist, zu sagen, die Lust, das Streben nach Lust, das Vermeiden von Unlust, das ist aber schon die Sprache jetzt des 19. Jahrhunderts, das sei das den Menschen auszeichnen. Wir müssen die Antwort suchen. Schumpeter und andere, die sich mit dem Tipp näher beschäftigt haben, haben versucht, das herauszufinden. Eine sehr kurzfristige, mit dem beginnenden Zerfall der griechischen Stadtstaaten verknüpfte Möglichkeit, eine Privatexistenz als Reisender zu verschiedenen Tyrannen und Fürstenhöfen zu führen. Das sei die Bedingung der Möglichkeit gewesen. Diese Bedingung der Möglichkeit sei 23 Jahrhunderte später in ähnlicher Form wieder gegeben gewesen für eine schmale Schicht von Well-to-do-People und Intellektuellen, die die Texte verfasst haben, die wir kennen als die der französischen Aufklärung. die dann weitergeht bis zum Sigmund Freud 1905, der seine anthropologische Bestimmung, ich mache da wirklich keinen Unterschied zwischen Menschenbild und anthropologische Bestimmung, die anthropologische Bestimmung ist nur der kurze Ausdruck für ein entfaltbares Menschenbild, wenn der Freud sagt, und wir finden keine andere Formulierung im Gesamtwerk, er hat niemals gesagt, der Mensch ist, das teilt er übrigens mit seinem Freund in der kritischen Theorie, dem Karl Marx, bei dem es das auch nicht gibt. Da gibt es keine Bestimmung des Menschen, sondern beide behelfen sich mit Leihbestimmungen. Der Marx sagt, ja, Benjamin Franklin, Mensch, Tool-Making Animal, ist irgendwie einleuchtend, damit kann man was machen. Aber es ist nicht meine Bestimmung. Es geht dann in eine ganz andere Richtung. Der Sigmund Freud macht es noch ironischer und sagt, mir scheint, ich habe irgendwo gelesen, der Mensch sei ein unermüdlicher Lustzucker. Das hat er natürlich nicht gelesen, sondern erfunden. Aber da er skeptisch war gegenüber der eigenen Erinnerung, hat er in solchen Fällen dann schon 1905 gesagt, maybe, nicht? Aber damit kann ich etwas machen. Und er hatte natürlich den Fechner, der von ihm am meisten verehrte Quasi-Philosoph und Naturwissenschaftler, also fantastische Spekulationen über das Leben nach dem Tode und das Weber-Fechnersche Gesetz in der Sinnesphysiologie kommt aus dem gleichen Kopf. Nicht? Deshalb sagt der Freund, der große Fechner, der hat nämlich geschrieben, dass die Lust die Welt regiert und das Lust-Unlust-Prinzip erfunden, was dann zu den Essentials der Psychoanalyse gehört. Also, worauf ich in einem Satz zusammengefasst hinaus will, ist, Ihre Skepsis etwas, wenn möglich, zu wecken gegenüber diesen festen Menschenbildern, nicht zu fragen, woher kommen die, was waren die Entstehungsbedingungen, wann sind sie entstanden, was ist ihre Bedeutung. Tatsachenaussage, Desiderat, einfach gesprochen. Nicht? Und natürlich spielt sich darin die reale Geschichte ab, weil jede Politik beruft sich stillschweigend oder manifest auf Menschenbilder. Weil der Mensch so ist, und so weiter und so weiter. Da gibt es die Skeptiker wie Brecht, ich habe jetzt das versehentlich ein halbes Zitat benutzt, weil der Mensch ein Mensch ist, Sie kennen das, braucht er was zu fressen. Nicht? Und so weiter und so weiter. Oder erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das sind alles verkappte Menschenbilder anthropologische Bestimmung. Wenn die Expressionisten nach dem Ersten Weltkrieg in Hunderten von Publikationen schreiben, der Mensch ist gut, meinten sie, er ist doch eigentlich gut, trotz des Weltkriegs. Wir hoffen, dass er besser wird, wenn wir oft hinausposaunen, der Mensch ist dem Wesen nach gut, er ist es leider nicht, weil diese Wesensbestimmungen trügerisch sind. Er ist das eine und das andere. In der Traditionssprache gesprochen, er ist, aber das ist schon zu viel, halb Engel, halb Teufel, er ist irgendetwas, er kann englisch sein, ein engelhaftes Wesen sein und er kann ein teuflisches Wesen sein. Das ist religiöse Terminologie. Wir können nüchternere Bestimmungen dafür ansetzen. Er kann ein, weiß ich jetzt, Rudolf Hess oder Heinrich Himmler sein. Er kann eine Mutter Teresa von mir aus sein, ein Albert Schweitzer oder was auch immer Sie für großartige Menschen in Erinnerung haben. Oder ein KZ-Häftling, der nachdem jemand in den Bunker gesteckt worden war und nach 4 Wochen herauskam, von Unrat überflutet, von Insekten gepeinigt, abgemagert, ein Skelett, der SS-Mann ruft vor der versammelten Mannschaft, es ist nicht Buchenwald, es ist nicht Mauthausen gewesen, sondern Buchenwald in diesem Fall, und sagt, sollte jemand sich bereit finden, den zu waschen und zu reinigen, und alle zittern davor, ja, sagen, der wird wahrscheinlich jetzt umgebracht. Einer ist vorgetreten, wir wissen, ich weiß sogar, wer es war und was sein Menschenbild und so weiter Hintergrund gewesen ist und hat sich dieses Häftlings angenommen und hat ihn tatsächlich gerettet. Also, ob wir jetzt große bekannte Figuren oder diese anonymen Judenretter, die es auch in Österreich, auch in Deutschland, in Polen, in Holland in der Nazizeit gegeben hat, denken, ja, was Sie für Menschenbilder hatten, nicht? Und wir können das auch wieder relativieren, aber ich sage, wir haben diese Vielgestaltigkeit. Der Sigmund Freud hat nicht nur in Bezug auf die Sexualität gesagt, die Menschen seien, in Klammern, von Natur aus, das war seine Annahme, polymorph pervers. Ich denke, das ist eine ausgezeichnete Wesensbestimmung für uns. Wir sind polymorph pervers. Wir können alles. Scheusal sein, Barbar, Engel, Heiliger und Herold und was Sie wollen. Und Skeptiker und Zweifler und Aufklärer und Atheist. Es gab noch eine Frage von dem Herrn, glaube ich, oder? Der jetzt gerade auf seine. Magst du nicht eine Frage noch gehabt? Oder war das? Hier, Entschuldigung. Ist es noch Zeit? Es ist nach diesen sehr differenzierten Aussagen und all das, was ich gehört habe, schwer simplistisch Kommentare oder Impulse zu geben. Ich komme ursprünglich aus Iran und das, was ich sage, hat mit dieser Gesellschaft zu tun. Ohne auf die deutsche Verfassung eingehen zu wollen, wollte ich aber auf den Begriff, semantischen Begriff der Menschenwürde doch hinweisen. Überlebende im Westen, aber auch in unseren ganz schrecklichen Gefängnissen haben diese Würde erlangen können. Sie haben später auf rechten Gang im Leben geübt, sie haben darüber geschrieben, ein interessantes Phänomen. Wiederum zu dieser Dualität in der iranischen Gesellschaft, also in der italienischen Kleinstädten, das ist natürlich in Iran ganz, ganz extrem unter der Repression ausgeprägt. Die Leute haben einfach ein doppeltes Leben und ein lustvolles Leben auch. Vielleicht ist es auch interessant einmal für Anregungen. Dann wollte ich dir, liebes Samo, sagen zwei Sachen. Erstens einmal der Eingang deines natürlich hervorragenden Vortrages. Islam zu verteidigen oder gegen die Verteidigung anzutreten, indem man ganz grässliche Beispiele aus einem Tribal Society, die halt islamisch ist, herannimmt. Mädchen jung verheiraten, das alles, was du angeführt hast, ist nicht vielleicht die Essenz dessen, was man eigentlich diskutieren sollte im Islam. Also ich trete hier nicht als Vertreter oder Verteidiger von Islam, aber ich glaube, man müsste es auf einer anderen Ebene diskutieren. Und übrigens gibt es angeblich im Koran diese Hinweise, die sie vermissen, in der Genesis auf Atomspaltung und so. Jedenfalls behaupten das progressive Muslims. Dann wollte ich auf Conchita Wurst ein Wort sagen. Im Gegenteil, ich und viele Menschen, mit denen ich das einfach in meine Verwunderung gesprochen habe, finden sie ein unheimlich, ich weiß nicht, ob sexuell interessant, aber eine erotische Erscheinung. Die Frage ist, wo kann man das trennen, das Androgyne, das unheimliche Faszination ausüben kann. Danke. Vielen Dank, dass Sie mich angesprochen haben, weil das gibt mir Gelegenheit. Ich habe noch ganz kurz zwei Punkte, wollte ich zu Aristipp und zu den schwulen Moslems, aber ich gehe natürlich auf Ihre oder deine Frage gerne ein. Islam. Es geht hier und auch sonst meistens, wenn ich über den Islam rede, geht es mir, salopp gesagt, nicht um den Islam, sondern es geht mir darum, was sagt unser Reden über den Islam, unser, das sind jetzt zum Beispiel hier in Europa und auch vielleicht im Iran, was sagt unser Reden über den Islam, was sagt unsere Position zum Islam über uns aus? Was der Islam selber ist, das ist noch einmal eine andere Frage, darüber lässt sich auch diskutieren. Wenn Sie sagen, das ist nicht die Essenz des Islams, finde ich das bemerkenswert, weil die Keule, die immer kommt, wenn etwas Kritisches über den Islam gesagt wird, bei den, nennen wir sie mal Islamapologeten, ist genau der Vorwurf des Essentialismus. Das heißt, es wird dann immer gesagt, ah, du sagst etwas über den Islam, das ist doch essentialistisch, den Islam gibt es ja gar nicht. Was natürlich immer impliziert, dass man über dieses Nicht-Existente nicht reden darf. Hier geht es um Tabus, ganz, ganz starke Tabus. Was ich hier angesprochen habe, sind einfach ganz überall nachzulesende Elemente der Scharia. Als der Khomeini an die Macht gekommen ist, oder vielleicht kurz später, hat er gesagt, ich würde die Säulen der Scharia, also des islamischen Rechts, abschaffen, also sehr radikal, wenn es also wenn das die Erfordernisse der Revolution erfordern würden. Also er hat einen sehr radikalen Standpunkt gehabt, was er aber gemacht hat oder was letztlich dieses Regime gemacht hat, war, dass eigentlich die stinknormale Scharia eingeführt wurde in Iran. Dann mit ein bisschen Veränderungen, also Frauen, Mädchen durften, also in der Zeit des vergangenen Schah-Regimes, wurde 1974 das Heiratsalter auf 18 heraufgesetzt. Mädchen und Jungen. Einige Jahre nach der Revolution reduziert auf 9 Jahre bei den Mädchen und bei den Jungen einige Jahre älter, ich habe es jetzt nicht auswendig. Das ist Scharia. Das ist nicht irgendein Spinner der Islamismus, der vom Mars gekommen ist, sondern das ist traditionelle Scharia. Ja. Und wenn ich das anspreche, zu sagen, ja, das ist jetzt, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das ist Patriarchat oder was auch immer, das ist, da hört sich Diskussion eigentlich auf, weil das heißt einfach zu versuchen, etwas zu verteidigen, wieder in die Vernunft. Es geht aber gar nicht darum, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, der Islam ist gut oder schlecht, sondern noch einmal, was sagt unser Reden über den Islam über uns aus? Schwule Moslems. Das ist ja sehr spannend, von wegen Menschenbilder und von wegen, was wir vorhin besprochen haben, die Differenz zwischen der privaten Person, der öffentlichen und den also diesem Authentizitätsdiskurs. Ich glaube, Helmut Dahmer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass zur Zeit des Algerienkrieges, wo viele, sagen wir mal, linke Studenten in Europa sich solidarisierten mit den Algeriern, kein Mensch auf die Idee gekommen ist, dass die Moslems sind. Er hat natürlich gewusst, dass die Moslems sind, aber es hat niemand gesagt, das sind jetzt die Moslems gegen die Franzosen. Kennen wir das? Völlig uninteressant. Ja. Oder bis in die 90er Jahre hinein haben die Rassisten in Deutschland gesagt, die Türken machen uns die Probleme. Ja. Nicht die Moslems. Auf einmal, es gab natürlich Entwicklungen, 9-11, der politische Islam in der sogenannten islamischen Welt und viele andere Entwicklungen, auch im Westen. Auf einmal sind die Türken, machen uns die Türken deshalb Probleme, weil sie Moslems sind. Das heißt, das ist ein Fetisch im marxischen Sinn. Das wird so fest, dass wir heute, also niemand würde jetzt sagen, du bist ein christlicher Schwuler zu einem österreichischen Schwulen. Ja? Und bei den Menschen, die aus einem sogenannten islamisch geprägten Land kommen, ist er ein schwuler Moslem. Da wird plötzlich sein Moslem sein zum vollbestimmenden Identitätsmittel. Und noch ein allerletzter Punkt, dann bin ich wirklich ruhig. Aristipp, ich bin dir sehr dankbar, dass du den erwähnst. Es ist sehr spannend. Aristipp war ein Mitschüler Platos und ein Schüler Sokrates. Von Platon und Sokrates wissen wir alle. Den Namen kennt wenigstens jedes Schulkind. Aristipp ist völlig in Vergessenheit geraten. Es gab Anfang des 19. Jahrhunderts von Christoph Martin Wieland einen wunderschönen Roman namens Aristipp. Aber wurde eine Zeit lang bekannt in der Öffentlichkeit, dann ist der Wieland selber in Vergessenheit geraten. Die französischen Philosophen, die Helmut angesprochen hat, die hellenistische radikale Aufklärung, sprich Diderot und Helvetius Holbach, Thierry d'Holbach, die sind auch verdrängt worden. Wir kennen Diderot als Enzyklopädisten und Schriftsteller, aber nicht als zentrale Figur einer Aufklärung, wenn ich jetzt so pathetisch sagen darf, diesen Namen verdient. Wir kennen den Voltaire, der ein sehr opportunistischer Intriganter bei aller Geistesreich, bei allem Reichtum seines Geistes war. Unsere quasi Repräsentanten der Aufklärung, Rousseau, der ein ambivalentes Verhältnis zur Aufklärung hatte, manche sagen, es war ein Anti-Aufklärer, oder Kant, bei allen seinen Meriten, der in der Einleitung der Kritik der reinen Vernunft sagt, ich kritisiere das Wissen, um für den Glauben Platz zu machen. Also das sind sozusagen unsere Repräsentanten der Aufklärung. Philipp Lohm sagt, das ist eine bastierte Aufklärung, weil gerade dieser hedonistische Anteil unter anderem. Was dreht? Ich hätte auch noch eine Frage an dich, Sanna. Und ich habe gelogen oder sie gibt hier Schweigegelübde abgegeben. Ja, ich wollte sie schon vorher stellen, es hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verzögert. Ich wollte auch noch mal auf eigentlich auf Butler eingehen, aber ich habe eine Frage. Du sagst, du möchtest etwas über unsere Gesellschaft aussagen. Also es geht dir nicht um eine Kritik am Islam. Das ist nicht meine Absicht, vielleicht passiert es nebenbei, aber das ist nicht. Also deine Absicht ist, etwas über uns zu sagen. Wer ist dieses uns zunächst einmal? Also weil ich glaube, dass du verschiedene Menschenbilder, Strömungen, auf einen Nenner versuchst zu reduzieren, den du mit dem Begriff der asketischen Bekenntnisgläubigkeit irgendwie fasst. Und da hast du Beispiele herangezogen von jetzt nicht Mainstream-Sexualitäten und hast Butler damit hinein verwoben. Und ich verstehe eigentlich nicht ganz, auf was du da hinaus willst, weil es ist, also du ortest sozusagen eine slicke, asketische Sexualität, das Bedürfnis, Sexualität insgesamt zu verstecken, also mit deiner Analyse von dem, was jetzt in der, was beim Prügel passiert ist, wobei ich glaube, dass das anders passiert ist. Ich glaube, es war eine Rechtfertigungsstrategie, die dann einfach gut ins Konzept gepasst hat, ja? Und deswegen ist sie aufgegriffen worden. Aber ich sehe auch einen Feminismus, der da hineinspielt, der ganz stark sexpositiv ist. Ja? Also die ganzen Leute, die sich positioniert haben vor dem Brückel, die Kiss-Ins gemacht haben. Ja? Und das ist eine andere Gruppe, die sozusagen jetzt in dein Zeitbild oder in deine Zeitdiagnose, ja, nicht hineinpasst. Und es sind aber gerade diese Leute, ja, die sozusagen auch einen positiven Sexismus, also positiv das Leben, ja, die oftmals sozusagen mit diesem Verständnis des Islam, des akzeptieren müssen, sozusagen hausieren gehen. Ja. Also da sehe ich sozusagen irgendwie nicht genau, wie du diesen Rückschluss ziehst von dieser vermeintlichen Kritik oder Kritiklosigkeit am Iran auf bestimmte Menschenmeinungen. Also könntest du mir das nochmal irgendwie genauer erläutern? Das ist ja, da werden wir vielleicht nachher mehr reden, das ist sehr komplex. Also Judith Butler ist sicher in diesem Zitat von mir sehr reduziert worden. Also ich kenne zwei Bücher von ihr, das Psychic Life of Power und Gender Trouble, wo sie sicher viel differenzierter argumentiert und sich auch mit dem, was man ihr so vorwirft, dass sie sozusagen nur sich mit Sprache beschäftigt, und dass sie den Bereich des Begehrens und der Triebe und der sexuellen Objekte ausblendet, sehr intensiv auseinander. Judith Butler ist sicher eine hochkomplexe, weil sie einfach eine sehr hochkomplexe Thesen bringt. Worum es mir gegangen ist, bei der Brückelgeschichte, das hast du mich vielleicht missverstanden, weil ich sehr verkürzt habe. Natürlich, das war nur eine Rechtfertigung. Ja? Also die Brückel-Insider haben das so dargestellt, als wäre das eine sozusagen generell asketische. Ja, aber du hast daraufhin sozusagen dieses Bedürfnis nach Askese sozusagen oder nach einer Ausblendung von körperlicher Sexualität irgendwie stark gemacht. Ja, auch in dem Bild von Conchita Wurst, die asexuell ist, was sie ja auch ist. Warum sie funktioniert, ja. Ja, weil sie auch als Transgender-Person, weil sie das scheinbar markiert, aber es ist ein bloßes Spiel, weil sie ist lediglich ein homosexueller Mann. Ja. Genau. Aber wenn ich das noch kurz präzisieren darf, da muss man sehr präzise sein. Diese Brückel-Geschichte war sozusagen ein Denkfenster oder ein Vorbereitungsschritt, um zum Umgekehrten zu kommen. Also noch einmal, wir können ja nachher das dann ausführlicher besprechen, beim Brückel wird vorgegeben, völlig falsch von dieser Chefin, ich weiß, also ich bin überzeugt, dass es wirklich um das lesbische Paar gegangen ist, in Wahrheit, aber darum geht es nicht. Es ging darum, dass vorgegeben wurde, wir sind generell asketisch und die Reaktion darauf, mich interessiert die Reaktion darauf von manchen, es geht nicht darum, wie verbreitet das ist, sondern nur um diese Möglichkeit, dass man dann darauf so reagieren kann, dass man dann sagt, okay, aha, wenn Sexualität generell nicht okay ist, dann ist es auch okay, dass lesbische Sexualität nicht okay ist. Und dann kommt dann der nächste Schritt, wo ich sage, vielleicht gibt es auch umgekehrt. In dem Sinn, wenn Sexualität, wenn es sozusagen so etwas gibt wie eine Sexualität ohne Sex, und da gäbe es ganz viele Belege dafür, warum ich das so sehe, das kann ich jetzt in der Kürze nicht, können wir nachher besprechen, dann ist es vielleicht auch leichter, wenn dem so ist, es ist leichter, auch sexuell abweichendes Verhalten zu tun. Vor dem Hintergrund einer generellen Askese. Das ist jetzt nicht eine These darüber, wie verbreitet das ist. Ja, ich verstehe nicht, wie du das mit diesem asketischen Bekenntnis glauben und dann wieder den Islam zusammenbringst, aber das können wir nicht mehr. Wir wissen das tatsächlich. Also wir haben jetzt maximal noch 3 Minuten, weil jetzt doch schon ein bisschen überzogen wird, die Räumlichkeiten noch verlassen, beziehungsweise wir werden hinausgehen und uns die Bücher nochmal anschauen und dann vielleicht draußen noch im Stehen diskutieren und bis wir letztendlich draußen sind, wir sowieso später. Aber wenn es noch irgendeine Frage gibt, die sich überhaupt nicht vermeiden lässt und die vielleicht auch ein bisschen spezifischer nochmal auf das Thema von Glauben quasi einen Bezug nimmt, dann würde ich gerne noch dafür Raum geben. Ich soll es von den Vortragenden noch irgendwelche Kommentare geben, dann würde ich auch das gerne noch. Sama sagt nein, alle winken ab, okay. wir müssen aber nicht, also wir können durchaus auch gerne sagen, ja, danke. Eine kurze Frage. Kurz, aber wirklich, ja, vor. Um den, solche Voraussetzungen im Jahre 1949, wenn Sie in diesem Paar dabei gewesen, wie würden Sie das formulieren? Den Satz von der Würde. Deutsche Gruppe, ja. Dann hätte ich hineingeschrieben, wir würden sehr gern in Zukunft alle Verhältnisse bekämpfen, die es Menschen nicht gestatten, als würdige Personen durch ihr Leben zu gehen. Neuer Imperativ. Also die Wünschbarkeit hätte ich stark gemacht. Ich hätte auch gesagt, nach dem, was wir in diesem Europa erlebt haben, in unserer Lebenszeit, möchte ich den Begriff der menschlichen Würde zu einem sehr bedeutenden machen. Der hat noch in keiner Verfassung gestanden. Ich bin dafür, dass er in die Präambel hineinkommt. Wohlwissend, dass die alltägliche Praxis nicht nur in Europa, sondern weltweit darauf geht, den Menschen die Würde auszutreiben. Sie in würdelose Häftlinge, in würdelose Staatenlose, in würdelose Flüchtlingsmassen zu verwandeln. Und es wird einen langen Kampf brauchen, um meinem Würdepostulat ein bisschen Geltung zu verschaffen. So hätte ich gern den Kommentar dazu. Mit diesem Neuimperativ, der ja sozusagen ja auch an den von Adorno und von Marx anschließt, in gewisser Art und Weise, glaube ich, kann man jetzt das Schlusswort ganz gut legen. Ich danke vielmals für ja, also das Interesse, für das Kommen, für das Mitdiskutieren, für das Fragenstellen. Auch nochmal an die Vortragenden herzlichen Dank vielmals. Und, ja, und man kann sich jetzt außen vielleicht nochmal gewisse Fragestellungen näher bringen. Danke vielmals.